Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Wir fordern eine Obergrenze für Wahlversprechen und auch eine Obergrenze für heiße Luft im Wahlkampf. Außerdem rufen wir dazu auf, dass sich Frösche und Helikopter aller Herren Länder vereinigen sollen, um den Meme-Dschihad voranzubringen. Du meinst so eine Kreuzung aus Fröschen und Helikoptern? Springen die dann oder fliegen die? Sowohl Beides. als auch, ja. Und Schon sind die klar. dann, die dürfen aber nicht mit dem Wasser in Berührung kommen, weil Ja, ich die sonst. und die operieren auf Basis von Soylent. Oh. Ja. Ja, das scheint ja einiges für heute dann schon vorauszuwerfen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein paar Themen für euch vorbereitet. Lasst euch vor den vielen Tabs da nicht einschüchtern. Wir haben heute sogar noch Gäste mitgebracht. Oh, ja, stimmt. Der Mammon ist da. Sag hallo, Mammon. Sag hallo, Mammon. Jetzt bist du aber sehr leise. Okay, dann mache ich mal ein bisschen lauter. Ja, ich tue so, ich habe ein Ja, bisschen das Angst im Sitz. stimmt. Da ist halt der Mammon. Ich halte das im Und Auge. auf der anderen Seite der Arena ist auch noch der Taksim heute bei uns. Hallo Taksim. Hallo, liebe Freunde, und ein besonderes Hallo an Bleilo. Du bist ein schöner Mensch. Hängt er schon wieder in unserem Chat rum. Er Eieiei. lungert. Der vertreibt wieder die ganzen Kinder, weil die Angst vor der Maske haben. Oh Mann. AfD-Spitzenkandidat Gauland findet, Deutsche sollten stolz sein auf ihre Leistung in zwei Weltkriegen. Ja, Das wäre hervorragend. bitte. Auf Ach welche ja. denn besonders? Was meint der? Kathedrale von Coventry oder eine Planierung von Stalingrad oder was genau? Blitzkrieg. Blitzkrieg? Was denn? Meinst du, er meint den Blitzkrieg? Gelesen habe ich das noch nicht. Man muss uns diese 12 Jahre nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr. Und das sprechen wir auch aus. Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind, dann sind sie bescheuert, weil das war auch ein blutsaufender Egomane. Und die Briten auf Nelson und Churchill haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Gauland! Hast du sie noch alle? Fängt halt auch nur eine Stimmung ab, ne? Ich sag mal, das ist ja so eine These, die hört man ja in jedem Dorf, an jedem Stammtisch. Hörst du ja denselben Scheiß, ne? So. Wir haben ja in dem Wahl-o-mat drüber gesprochen. Da habe ich auch gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass das die zentrale Säule der deutschen Erinnerungskultur wird, diese 12 Jahre. Aber dass man das dann gleich völlig übertreibt und sagt, man müsse da auf irgendwas stolz sein, was in den 12 Jahren passiert ist oder auch in den 4 Jahren Erster Weltkrieg. Oh. Ja, warum muss es überhaupt immer eine emotionale Wertung kriegen? Warum kann man das nicht halt einfach, wenn man es möchte, aus militärischer Sicht halt neutral betrachten? Ja, und ansonsten lässt man es halt Geschichte sein. Also warum muss ich dann immer irgendein besonders positives oder negatives Gefühl damit verbinden? Ja, und mal angenommen, du verbindest ein positives Gefühl damit. Was bringt das? Das darüber hinaus. Und warum muss das, und warum muss das Grundlage irgendeiner Politik sein? Ja, das ist gerade Mode, ne? Ja, ist gerade in Edgy Golan, keine Ahnung. Edgy Ja. Golan. Er hat den Hundekrawatten-Swagger. Ja. Aber es ist doch so, du hörst das, guck mal, also geh mal in irgendein Dorf und stell dich da mal in eine Kneipe, an einen Stammtisch und sprich da mal das Thema Wehrmacht an. Dann hast du, so sicher wie das Amen in der Kirche, kriegst du irgendwen, der dann sagt, so, ja, aber die Leistung von denen, da kann man ja schon stolz drauf sein. Die haben ja schon ganz schön was gerissen. Haben sie ja auch. So rein militärisch natürlich. Da stehst du erstmal ganz schön alleine da. Meinst du? Ich glaube, das Was? ist so, in vielen Ecken kommst du damit gut an. Ja, ich sag doch jemand im Chat, man soll irgendwie dem einzelnen Soldaten seine Ehre lassen. Also darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht. Es geht ja hier irgendwie um die Leistung, nicht um die Ehre oder dass der irgendwie, ich sage ja auch nicht, jeder Soldat, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, war ein ganz schlimmer Nazi-Verbrecher. Da gab es sicher genug Leute, die das die einfach nicht anders konnten, als dem Einzugsbefehl zu folgen. Aber halt die Leistung deutscher Soldaten, ich weiß nicht. Mir ist das, mir gefällt die Formulierung nicht. Deswegen hat er auch nicht recht damit, dass das nicht zur Identität sozusagen zugehören würde. Bei den Deutschen auch, die jetzt noch kommen, das, also durch die ganzen Sachen, was man da so lernt und so weiter, ist, gehört das schon auch dazu, ne? Wie hat er das denn hier geschrieben? Oder so? Ja, es geht ja halt immer um dieses, der einfache Soldat, der halt einfach nur, ne, so der einfache Lanzer, der mit dem Karabiner in der Hand im Schützengraben lag, ne, und den soll man doch bitte in Ruhe lassen irgendwie. Aber ja. Es ist halt, also welchen jetzt genau? Ne? Also ich finde es halt immer schwer, das so zu individualisieren. Ja, in dem Kontext halt, das ist so ewig lange her. Also ich glaube, aus dem Ersten Weltkrieg ist irgendwann vor ein, zwei Jahren der letzte Teilnehmer gestorben. Beim Zweiten Weltkrieg wird es auch bald soweit sein. Und dann wird es halt einfach relativ schwer, sich da halt irgendwie auf einzelne, einfache Soldaten zu beziehen. Und ich würde sagen, dann brauchen wir einen dritten, damit das wieder mehr in die Erinnerungskultur reinrückt, oder? Ja, endlich wieder Krieg. Haben wir auch wieder was zum Aufbauen. Identitätsstiftend oder wenn man jetzt von Identität überhaupt redet, von deutscher Identität meinetwegen, da gehört dann auch vielleicht sowas wie die Staatsgründung rein, 1870 oder was. Und genauso wenig wie das ist das auch, ist auch der Zweite Weltkrieg davon zu trennen, finde ich. Das gehört da irgendwie einfach dann dazu hängen, ne? Ja, aber es kommt halt auch, wie ich eben schon sagte, es kommt ein bisschen darauf an, wie zentral du irgendwas stellst. Und das ist ja nur in den letzten 50 Jahren sehr zentral gewesen und geht mir halt auch auf den Sack, weil es halt auch immer wieder die Möglichkeit bietet, dass mir jemand sagt, du Nazi. Ja. Obwohl wobei ich da nur nichts mit zu tun habe. Ja, wobei du kannst ja auch selektiert dir deine Medien raussuchen, wo du verschiedene Arten von Erinnerung an deutsche Leistungen hast. Also, deutscher Raumflug ab 1934, muss man ja wissen. Weißt, so Sachen. So, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, kann man schon mal stolz drauf sein. Ich meine, ich glaub, die Amerikaner haben länger gebraucht. Was das Ding ist, ich glaube, man sucht sich hier halt einfach so Strohhalme, weißt du, in einer Situation, wo, also es gibt halt, also korrigiert mich, aber es gibt halt einfach super wenig gesamtdeutsche Geschichte. So, weißt du, so wie Frankreich, die Grande Nation oder so, oder die Schweiz, auch schon seit über 600 Jahren eine Nation, eine geeinte. Ja, und bei Deutschland ist es halt nicht so. Und ich glaube, das ist halt so ein generelles Problem mit unserer Identitätsfindung. Jetzt nicht im Sinne von Identitätspolitik, aber halt so als Staatsidentität. Es ist für uns halt super schwer, weil die Bundesrepublik ist halt jetzt knapp 70 Jahre alt. Davor gab es ein bisschen Deutsches Reich, das ist pfui. Davor gab es ein bisschen Kaiserreich, das ist auch pfui. Und davor gab es halt einen Flickenteppich, weißt du? Und dann gibt es halt, glaube ich, einfach Leute, die sich halt irgendwas haben wollen, woran sie sich festhalten können in der Geschichte. Und dann nimmt man halt einfach das Naheliegendste. Und das ist halt die, ich sage mal, die militärische Einzelleistung der Wehrmacht. Die aber ordentlich in die Hose gegangen ist, muss man halt auch sagen. Kann man stolz sein auf eine Armee, die den Krieg mit fliegenden Fahnen verloren hat? Ist das irgendwie, eigentlich ist man doch auf Sieger stolz, oder? Ja, aber das ist doch... Dann geht es doch wieder. Oder so, ne? Die Wehrmacht, die hat ja against all odds, hat die ja durchgehalten und eigentlich bei Feinden. Und dann hast du ja auch im Ersten Weltkrieg, hast du ja noch die Dolchstoßlegende, ne? Der deutsche Lanzer war ja im Felde unbesiegt, ja, und so weiter und so fort. Wobei ich da den Ersten Weltkrieg echt ausklammern würde. Da haben sich viele Leute viel zu wenig mit beschäftigt, als dass man da halt irgendwie sinnvoll drüber reden sollte. Die Frage ist doch mal, bei was für eine Gelegenheit der Gauland das gesagt hat. Also haben sie ihn das rausgelockt irgendwie auf eine Art oder hat er das von sich aus irgendwie so dargestellt? Nee, das hat er auf einer Veranstaltung gesagt. Oder? Okay. Ui, Güter. Der Milliardentrick, ja. Ah, der Cum-Ex-Skandal, da haben Leute sich Steuerrückerstattungen auszahlen lassen, die fragwürdig sind. Und dadurch sind dem Staat relativ viele Milliarden Euro an Einnahmen verloren gegangen. Und man kann schon durchaus sagen, dass da relativ viel kriminelle Energie hinter diesen Vorgängen gesteckt hat. So, und ja, also. Ist auch schön, dass es dann da oben gleich Steuertricksereien heißt und nicht verfickte Wirtschaftskriminalität. Ja, Ich meine, ich mag ja dieses, das sind alles Bankster-Geschwätz überhaupt nicht, weil ich es einfach lächerlich finde, wenn du genauso wie Pharma-Mafia ist auch so ein Begriff, wo ich immer schmunzeln muss. Aber wenn du dir das anguckst, ist es halt schon richtig ekelhaft, was die Leute gemacht haben. Also es sind relativ hohe Summen verloren gegangen. Also 30 Milliarden Euro ist jetzt schon nicht mal irgendwie so eine kleine Hausnummer. Ach, das sind schon ein paar Flüchtlinge ernähren. Die dann legal getrickst oder die illegal getrickst? Das ist ja im Prinzip die Frage. Kriegt der Staat die Kohle wieder oder nicht? Ne? Zum Teil kriegt er sie wieder. Das Interessante ist auch, dass das Schlupfloch, mit dem die Trickserei stattgefunden hat, seit 1992 sozusagen bekannt war und man davor gewarnt hat und der Staat dann nur so 20 Jahre gebraucht hat, das Ding zu schließen und man dann aber die Praxis weiterhin fortgesetzt hat und keine Ahnung. Weißt du, es ist halt, man hat 20 Jahre, zwei Jahrzehnte gebraucht, um das zu schließen und es ist halt ein recht hoher Schaden entstanden. Also hier 31,8 Milliarden, damit kannst du fast ein ganzes Jahr Flüchtlinge füttern. Oder den Hartz-IV-Empfängern ist das, was sie monatlich bekommen, verdoppelt. Weißt du? Ja, aber wenn man auch überlegt, so, wenn du falsch parkst, geht das relativ schnell, dass sie kommen und dich abschleppen oder dir da vorne was dran kleben, was du bezahlen musst. Aber hier, 20 Jahre ist schon mal nicht schlecht. Ja. Ja. Oh ja, von 4 auf 5 Jahre soll hier Wahlperiode angehöht werden. Ja, dann begrenzen wir aber auch die Kanzlerschaft auf 2-mal, oder? Das ist lustig. Diese Verquickung habe ich unter fast allen Artikeln mehrmals als Kommentar gelesen. Ich fand da so dazu ein, ja. Aber ich finde, jetzt um ehrlich zu sein, prinzipiell nicht so schlimm. Also ich finde die Idee eigentlich gut. Weil die Politiker, auch wenn sie im Amt sind, tun ja dann irgendwie ein Jahr vor der Wahl anfangen, sich weniger auf Politik zu konzentrieren und den Wahlkampf sich auszutoben. Meinst du, damit wir dann den nächsten CDU-Kanzler nicht 16, sondern gleich 20 Jahre haben? Ja, aber weißt, mit Begrenzung finde ich es nicht schlecht. Also weißt du, mit Begrenzung von... Aber ist die Forderung denn drin oder ist es jetzt nur von außen, dass halt Leute sagen, ja, dann mach das bitte so? Oder ist das schon... Nee, das ist nur von außen. Ist nur von außen. Dann halte ich das, weiß ich nicht. Was, wie nur von außen? Also die Parteien reden da schon ewig drüber. Ja, aber dieses mit der Begrenzung der Legislaturperioden, das habe ich halt nicht. Das ist von außen. Ja, genau. Also ich glaube, da finde ich es erstmal sinnvoller, wenn man anfängt, Landtagswahlen besser zu bündeln, dass du nicht permanent diese Spannung hast, dass irgendwelche Parteien, die auf Bundesebene zusammenarbeiten oder in irgendwelchen Landesparlamenten zusammenarbeiten, dann irgendwo immer ihre Streitigkeiten dann noch nebenbei austragen müssen, weil dann da mal wieder Landtagswahl ist, weißt du? Und im Bund mögen sich Rot und Rot nicht und in Thüringen müssen sie zusammenarbeiten und weiß der Geier was. Da wäre es ja, halt, glaube ich, ist ja, das... Da machst du direkt einen Fass mit auf, glaube ich, ne? Also da werden die Leute direkt sagen, ja, da können wir auch Bundesländer wegstreichen, einige oder so. Nee, es geht ja einfach nur darum, dass du halt nicht, also dass es halt, wie soll man das sagen, dass du halt während einer Bundesperiode nicht einfach x Landtagswahlen hast, die ja dann halt immer dieses, die dann halt auch immer die Landespolitik bestimmen oder die Landespolitik, die Bundespolitik und so weiter und so fort, dass du halt sagst, du machst es halt in 4 Blöcken, meinetwegen, und dann halt immer auf der Hälfte der Wahlperiode oder irgendwie sowas. Ja, wir denken auch. Statt in Diskussionen dann erstmal, ne, geht das richtig los. Also, ich glaube, so ähnlich funktioniert das in Amerika auch. Also sicherlich nicht bei allen Staaten, aber die haben ja auch immer diese vierjährigen Präsidentschaftswahlen und dazwischen dann die vierjährigen Wahlen, wo sie auch die Hälfte von dem Kabinett austauschen da, oder nicht vom Kabinett, Quatsch, vom Parlament. Moment, und also irgendwelche Gouverneuren sind da auch immer dran. Ja, aber man sieht ja gerade an den Midterms in Amerika, dass das halt auch nach hinten losgehen kann, weil das ist ja auch in Amerika dieser Kreislauf so, dann holt man sich eine Mehrheit, dann verliert man die wieder und im Endeffekt wird dann 2 Jahre rumgesessen, ohne dass wirklich was passieren kann, ich weiß nicht. Ja, naja, das ist halt, das kommt da im Moment bei raus, ja, aber das muss ja nicht so sein. Also. Ich glaube, das ist ziemlich egal, ob das 4 oder 5 Jahre sind, ehrlich gesagt. Ja. Aber guck mal, du hast es doch auch immer so, dass je nachdem, wie die Stimmung in der Bundespolitik ist, auf einmal fallen halt die ganzen Länder auch immer an die andere Seite, ne? Ja, schon. Und wir sollten dann auch die Schwelle für die Ruhestandsgelder erhöhen, wenn auch die Jahre erhöht werden, weil ich glaube, ab 5 kriegst du momentan Ruhestandsgeld. Das geht dann so nicht. Ja, das stimmt. Aha. So, ja, du musst mehr als eine Periode im Bundestag verbracht haben. So kenne ich das auch, ja. Ja, das ist gut. Marina Weißband. Ja. Wer sich noch erinnert, es gab mal so eine unbedeutende Partei, die Piraten. Ja, und Marina Weißband war so das Covergirl, das Postergirl der Piraten. Die ja, für ein halbes Jahr. Also gefühlt ewig, aber es war eigentlich nur ein halbes Jahr, glaube ich. Die durfte ja auf jeden Fall auch in Talkshows rumlungern. Also die habe ich, meine ich, auch bei Hart aber Fair und Anne Will gesehen. Das ist wohl wahr. Also sie war der Darling der deutschen Medienwelt. So wie ist auf jeden Fall richtig. Hat ja auch ihr komisches Buch dann geschrieben. Wir nennen das Politik. Die Frau Weißmann ist ja auch jüdischen Glaubens. Und ich glaube, deshalb hat der Herr Tim hier oben gesagt, da müssten sie eigentlich für sichere Grenzen sein, wegen des Menschen- und Frauenbildens und dem Bildungslevel, das wir da gerade importieren. Und daraufhin sagt Frau Weißmann, wir importieren ein Bildungslevel, das statistisch über dem hiesigen liegt. Vielleicht sollten wir erstmal unser System verbessern. Ja, mein Arsch, Alter. Du zahlst eine 500.000 Euro an jemanden, der hierher kommt, der keinen ordentlichen Schulabschluss hat. Wenn die schon studiert haben, wunderbar, prächtig. Aber wenn die drunter sind, musst du einen Haufen Geld reindonnern und wirst wahrscheinlich bis zum Ende des deren Lebens, wenn sie hier die ganze Zeit leben, das noch nicht mal mehr komplett zurückbekommen, selbst wenn du die Leute förderst. Da würde mich ernsthaft mal interessieren, wie sie das jetzt begründen will. Da kommt man nicht auf sowas. Da muss man eigentlich nur runterscrollen, weil die Frage stellt der Herr Tim natürlich auch nach den Quellen und wie das genau gehen soll. Ach, da fehlt dann natürlich leider das Bild. Da hat sie nämlich eine Studie oder eine Statistik, die sie uns da zeigt über halt das Bildungslevel der Zuwanderer. Und interessant ist halt, welche Länder da drin vorkommen in diesem Bildungslevel der Zuwanderer-Ding, weil, ja, werden wir gleich sehen. Seht ihr, unsere Zuwanderer sind viel, viel besser gebildet bei uns als, als die Leute. Die Statistik von vor der Flüchtlingskrise wahrscheinlich, ne? Gehen wir kurz hoch, da war das Datum. Gehen wir ein kleines Stück hoch. Das war 8.9.15. 8.9. Das war doch gerade mittendrin. Ja. Okay. Ja, aber geil, oder? Also, weiß nicht, wann ich den letzten UK-Flüchtling, vielleicht jetzt nach dem Brexit wieder mehr, oder französische Flüchtlinge, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich meine, zum Teil hast du bei einem Flüchtling so ein 25%, wenn er halt keinen Schulabschluss hat, plus das, was sie an Lesen und Schreiben können, halt arabisches Alphabet ist. Wo dann das Umlernen hier auf andere Schriftzeichen halt doch relativ schwer ist. Und dann kommt man an und zeigt eine tolle Statistik und sagt, ja, aber Leute aus Frankreich, die haben einen normalen Abschluss. Ich beteilige mich an der politischen Debatte. Hallo. Das ist so, keine Ahnung. Das ist so, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich 2015 bei uns durch die Stadt gefahren bin und da die ganzen Flüchtlingsheime voll mit Franzosen und Engländern waren. Jetzt ist es mir auch gerade wieder eingefallen. Ich glaube, die Syrer, wenn die über Frankreich reisen, dann holen die sich dann höheren Bildungsstand einfach ab. Ja. Es ist halt so. Ja, das System, aber das ist so immer das, was mich irgendwo ankotzt. Weißt du, wenn Leute hier humanistisch sein wollen, für Flüchtlinge argumentieren wollen, warum ist es so eine pisstraurige Argumentation? Weißt du, so, man strengt sich überhaupt nicht an, aber will irgendwie einen moralischen hohen Grund anstreben. So. Vor allem, warum Scheißproblem nicht einfach mal anerkennen und eine Lösung bieten? Ja, weißt du. Wenn man das mal so allgemein gemacht hätte, die letzten 2,5 Jahre oder so, seitdem das 2015 alles so aus dem Ruder gelaufen ist, ne? Wenn man nicht jedes Mal, wenn irgendwo ein Problem aufgetaucht wäre, gesagt hätte, was? Nein, das ist alles gut, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wenn man dann halt einfach mal gesagt hätte, so, oh ja, das ist ein Problem, das sehen wir genauso und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das für alle zufriedenstellend lösen. Nee, dann sagt man immer, nee, also unsere Einwanderer, die haben alle richtig tolles Bildungsniveau. Das ist doch logisch, dass sich die Leute immer verarscht vorkommen. Ja. Ja. Frau Weißband soll lieber im Privatleben bleiben. Don't touch. Ja, das war hier aus der Süddeutschen. Vergewaltigungen in Bayern, Zahlen, die verstören. Also die Vergewaltigungen sind gestiegen. Und dann haben sie hier so einen längeren Kram geschrieben. Und das Ganze läuft so ein bisschen darauf hinaus, auf, ja, es liegt an den Zuwanderern. Und aber... Nein, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Aber natürlich wird hier... Diversität ist Stärke. Wird hier so ein bisschen damit gespielt, mit den Begrifflichkeiten. Also hier heißt es dann, Zuwanderer sind von allen sexuellen Vergehen 18%. Das ist dann halt eben nicht nur Vergewaltigung, sondern ist halt alles Mögliche. Und dann gibt es hier noch so einen ganzen Bereich dann von wegen so, ja, Wahlkampfthema und die Frustration, die sich breit macht und die armen Leute und so nach dem Motto, ja, die sind natürlich nicht selber schuld, weil wir sind so rassistisch und die kommen hier nicht klar und das Frauenbild, ja, und die können ja nichts dafür. Aber allein, dass die Süddeutsche schon dieses Diagramm da oben zeigt, ist ja schon für deren Verhältnisse ganz schön geredpillt, ne? Also genau das, also dass man das da überhaupt so sieht, hätte ich jetzt schon nicht so erwartet. Ja, stimmt allerdings. Aha. Also es ist, glaube ich, von der SZ ist das alles, was man erwarten kann. Aber dass man dann natürlich am Ende so ein Hütchenspiel mit den Begrifflichkeiten macht, gut, das ist dann halt so. Ja. Hat dem 16-jährigen Mädel, das von 3 Afghanen vergewaltigt worden ist in München, am Wochenende auch nichts gebracht. Der Artikel. Aber verschärfte Gesetze spielen da jetzt nicht rein, ne? Verschärfte Gesetze spielen da jetzt nicht rein, ne? Ich glaube, das ist hier in Schweden doch ein bisschen der Fall, dass die Gesetze... Also das habe ich auch immer als Claim gehört, aber... Die wissen zwar so ein bisschen, wie man mit den Frauen, aber dass man die heutzutage nicht mehr angucken darf, das wissen die dann auch nicht, ne? Ja, hier, das war doch die Geschichte in Freiburg, da, was erst irgendwie Lokalpresse relevant war und dann später doch mehr relevant war und irgendwie fällt seine Verteidigung auseinander. So, er meinte, dass er 2 Flaschen Wodka getrunken hat, gekifft hat und dann noch Bier und Wein getrunken hat. Irgendwie der Typ in der Bar meinte, dass der halt nicht betrunken war und man weiß nicht so genau, wie alt er ist, und es gibt anscheinend auch eine Geschichte in Afghanistan um ihn herum, und in Griechenland hat er ja auch schon mal was gemacht und weiß auch nicht. Auf jeden Fall war er auch in einem Treffpunkt für Homosexuelle. Sehr merkwürdig. Keine Ahnung. Also ich denke mal, da hat auf jeden Fall unsere Integrationsleistung versagt, dass wir ihn nicht besser integriert haben. Ja. Alle Zeugen widersprechen in zentralen Punkten der Aussage des Angeklagten. Klingt ja auch ein bisschen abgesprochen, oder? Ja, Rassismus, das ist ja der institutionalisierte Rassismus. Ja, vor allem, weißt du, wenn die Leute ihre Privilegien nicht wahrhaben wollen und nicht erstmal ihre Privilegien offenlegen, dann da haben die ein unsichtbares Konstrukt an Privileg, was Rassismus auf ihn überträgt. Das sieht man an der Absprache hier, die tun sich unbewusst absprechen. Wenn der sagt, er war betrunken, dann sollten wir da listen and believe. Ja. Das ist das Einzige, was hilft. Und das Witzige ist, wir machen da gerade Witze drüber und wahrscheinlich gibt es gerade irgendwo jemanden, der den Artikel schreibt. Ja. LAB-Betrug. Scharfe Kritik an Innenminister Pistorius. Ja, genau, der aus Niedersachsen ist das. Und wir hatten ja schon mal diese Nummer, dass sie da alle möglichen, also irgendwelche Leute da doppelt und dreifach angemeldet waren, und diese eine Mitarbeiterin, die nur die war nicht fest angestellt, und die hatte das ja irgendwie aufgedeckt, und dann haben sie ihr gesagt von wegen, nee, interessiert uns nicht. Bringen Sie die Akten mal in den Keller, haben sie ihr gesagt. Genau. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, noch mein Nachtrag dazu. 1000 Fälle. Nur in Niedersachsen. 1000 Fälle. und einen Schaden von 400.000 Euro. Das rechnen wir jetzt auf Deutschland hoch und dann kotzen wir kollektiv in die Ecke. Aber ihr erinnert euch sicher noch an die Amadeo-Antonio-Broschüre von letzter Woche, wo uns erklärt worden ist, dass Leistungserschleichung eine rechte Erzählung ist, der man mit positiven Gegennarrativen begegnen muss. Also macht das bitte. Ich muss mich da gerade an den Tweet von einem Herrn namens Enno Lenze denken, der letzte Woche oder vor einigen Tagen fragte so, jetzt haben wir schon 2 Jahre Flüchtlingskrise rum. Kennt ihr denn jemanden, den es irgendwie dadurch schlechter geht? Und dann denke ich mir, ja, kannst ja mal fragen, wenn das nächste Mal, weil die Kohle auf einmal weg ist im Bundeshaushalt, die Studiengebühren erhöht werden müssen oder sowas. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Und dann kannst du mir überlegen, wo die ganze Knatze hingegangen ist. Ne? Ja, aber es wurde doch keinem einzigen Deutschen irgendwas weggenommen. Natürlich. Flüchtlingskrise, hat der Heiko Maas gesagt. Also die haben, das war ja schon da. Die haben einen Geldtopf gefunden, auf dem Angie gehockt ist, und dann haben sie den verteilt. Das war ein glücklicher Zufall. Also. Exen-Merkel. Ja. Ja, Schengen-Abkommen scheint ja auch irgendwo tot zu sein. So, weiß nicht. Also. Der Artikel geht noch direkt darauf ein, Terrorbedrohung etc., tralala, aber Schengen ist eigentlich inoffiziell tot. Wir tun jetzt die Möglichkeit, es zu suspendieren, erhöhen. Also du kannst 2 Jahre anfordern, es zu suspendieren. Es sollen jetzt 4 Jahre sein, und also damit man das länger halt nicht einhalten muss. Und ja, mal gucken, wann das mal wieder eingehalten wird. Ich finde das ja faszinierend. 2015 sind ja gar keine Terroristen über die Grenzen gekommen, hat man uns erzählt. Jetzt müssen wir aber die Grenzen wegen der Terroristen kontrollieren. Ja, und scheinbar haben wir auch 50.000 radikalisierte Dschihadis in Europa. Also, keine Ahnung, woher die kommen. Man hat uns auch gesagt, dass unsere Art zu leben sich nicht ändern wird. Und jetzt müssen wir überall Betonpoller aufstellen. Sogar an den Landesgrenzen. Hier, Ewe, was heißt denn jetzt eigentlich Schengen aussetzen? Weil Schengen ist doch dieses Abkommen für die Freizügig, nee, für die, dass es keine Grenzkontrollen geben muss in der EU. Genau. Reisefreiheit. Ja, genau. Aber jetzt kannst du halt an der Grenze. Das mit den Flüchtlingen, dass man jetzt 4 Jahre lang Grenzkontrollen machen kann. Genau. Achso. Und danach beantragt man wieder 4 Jahre. Wahrscheinlich. Ja. Ich finde es halt interessant, dass sozusagen, dass sie das direkt im Gesetz ändern wollen, dass die Ausnahme nicht für 2, sondern für 4 gilt. Weißt du? Das zeigt halt schon, wie stark das Abkommen geschwächt ist durch einfach die Sicherheitslage innerhalb der EU. Vor allem, wenn man sich das dann mit den Plänen irgendwie überkreuzt legt, die in letzter Zeit von Merkel oder Macron geäußert worden sind für mehr Zentralisierung, noch eine Kammer des Europäischen Parlaments und eigener Finanzminister, eigener Haushalt. Wir kriegen nicht mal die Sachen in den Griff. Ja. Das würde eher mit offenen Grenzen zusammenpassen, oder? Ich meine, dass die Grenzen über Schengen, also dann geschlossen werden, trotz Schengen. Das ist schon so das Einzige, was man noch hatte als Bürger sozusagen. Für normale Menschen ist doch dann die EU überflüssig, oder nicht? Also, aber wir profitieren doch so sehr von der EU, Mammon. Also durch das Schengen profitierte man ja wenigstens wirklich noch, ne? Aber wenn das wegfällt, was hat man dann noch davon? Ja, der Rückhalt auch weg, der Leute. Einen Arbeitsplatz zumindest lohnen, weil dein Arbeitgeber auf den Schengen-Raum exportiert. Ja. Hier irgendwie bei der News, ich weiß, es ist schon scheiße zu lachen, wenn jemand belästigt wird oder ihm irgendwem was passiert. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir einfach nur, alter Schwede. Sicherheitspolitiker der Grünen wurde dieses Jahr schon 3-mal belästigt. Und ich denke mir so, ja, was weiß ich, warum? Also. Ja, es gibt Leute, die finden sich sehr schnell belästigt, ne? Ja, also. Ja, also das, was sie in dem Artikel erzählt, ist schon belästigt, wenn das so passiert ist. Okay. Ja, schon. Das ist ja auch dieser innere Konflikt, den, glaube ich, jeder hier hatte, als damals rausgekommen ist, dass diese eine von der Linkspartei, von der Solid, dass die von einem Flüchtling da auf dem Spielplatz irgendwie vergewaltigt wurde. Und dann hat sie danach aber bei der Polizei gesagt, es war ein Deutscher. Das war, glaube ich, auch einer der heftigsten inneren Kämpfe, was die Bewertung angeht, die ich mit mir zu führen hatte. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, so, das ist schon hart. Aha. Ihre Augenbrauen aber irritieren mich übrigens. Das ist aber genauso, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Das gab ja jetzt vor einer Woche oder so, gab es ja bei ARD oder ZDF diese Wahlarena, diesen Fünfkampf. Und da war tatsächlich eine, die den Terroranschlag im Bataclan überlebt hat. Eine junge Frau, eine Deutsche, die nach Frankreich auf dieses Konzert gefahren ist. Und die wurde dann diesen fünf Kandidaten von den fünf Parteien vorgestellt. Und dann hat sie den quasi Situation geschildert, hier, pass mal auf, ich war im Bataclan, das war alles ganz schlimm, hier islamischer Terror, was wollen wir jetzt machen? Und dann durften halt alle Parteien einmal so 30 Sekunden erzählen, was sie vorhaben. Und dann sagt die Frau halt am Ende, ja, ich fand die Linkspartei jetzt am überzeugendsten. Und dann weißt du dir halt auch nicht, was du denken sollst. So weiß ich nicht. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ja, also weiß ich nicht. Das Stockholm-Syndrom. Ja, irgendwie sowas. Und vor allem die Antwort der Linkspartei war nicht mal gut. Wenn die dann wenigstens irgendwas geseiert hätten, was zwar nicht bei den Wahlprogrammen steht, was aber irgendwie gut klingt, dann hätte ich es ja noch verstehen können. Aber das war halt genau derselbe Rotz wie immer. Ne, die können ja gar nicht so richtig was dafür und ach da Mensch, da muss man nur mal richtig hingucken, was denn fehlt und so weiter. Und dann, ja, das liegt an unserem Reichtum, es ist die Außenpolitik, es ist Kolonialismus, niemand von denen hat eigene Eigenverantwortung über ihr eigenes Leben, eigene Entscheidungen zu treffen. Richtig, wenn, genau. Wenn die Europäer sich nur bemühen würden, dann wäre die ganze Welt ein Utopia. Und dann sagt die halt am Ende allen Ernstes, ja nee, also ich fand das jetzt von der Linkspartei, fand ich jetzt am besten. Dann dachte ich mir auch so, ja, dann, Entschuldigung. Flüchtlingskosten sind ein deutsches Tabuthema. Deutschland hat sich in der Aufnahme von Flüchtlingen äußerst großherzig gezeigt. Wie es mit der Willkommenskultur weitergeht, ist jedoch ungewiss. Die Kosten drücken gewaltig. Also, es ist ja vom Bund zwischen 2016 und 2020 sind 93,6 Milliarden veranschlagt. Und die Bundesländer selber, die haben jährlich so zwischen 30 und 40 Milliarden. Weiter unten im Artikel steht noch, der CSU-Politiker rechnet vor, für 1 Million Flüchtlinge geben der Bund und Länder gemeinsam 30 Milliarden im Jahr aus. Das Geld wäre in den Herkunftsländern besser angelegt. Das Institut der deutschen Wirtschaft, IW, kommt auf den Betrag von 50. Also du hast nicht mehr irgendwo so eine klare Zahl, mit der du sprechen kannst. So in dem Artikel sind nur von verschiedenen deutschen Leitmedien halt verschiedene Zahlen aufgegriffen. Und weiter unten steht halt auch, dass jeder Flüchtling in seiner Lebenszeit per Saldo 450.000 Euro kostet. Bei 2 Millionen Zugewanderten bis 2018 summiere sich das auf die Gesamtkosten von 900 Milliarden Euro. Das liegt aber auch daran, dass du halt viele versteckte Kosten hast, ne? Weil oft, wenn die dir so Kosten angeben, dann rechnen die halt nur, was kriegt der an Taschengeld, was kriegt der an sachbezogenen Geldern, Taschengeld, Klamotten, Essen und so weiter und so fort. Der braucht eine Wohnung, ne? Und keine Ahnung, und irgendeinen Deutschkurs und so weiter und so fort. Aber alles, was darüber hinausgeht, ne, das muss ja auch alles bezahlt werden, das Sicherheitspersonal, irgendwelche Lehrer, die unterrichten und so weiter und so fort. Wenn die zum Arzt gehen, das bezahlt ja auch irgendjemand, weil die zahlen ja wahrscheinlich erstmal nicht in die Krankenkassen ein. Das ist halt ein ganzer Sack voll versteckter Gelder, die da mit drin hängen. Ich würde gerne im Kontrast, hier steht ja ein Schutzsuchender 2.500 Euro. Ich würde im Kontrast gerne mal wissen, was kostet ein Hartz-IV-Empfänger den deutschen Staat über das Hartz-IV hinaus? Noch Krankenversicherung? Und das war es dann eigentlich. Und Rentenversicherung, weiß ich nicht, zahlen die da was ein wirklich? Nö, oder? Also, warum? Die kosten auch 1.000 Euro im Monat. Die kosten alle 1.000 Euro im Monat. Ob das ein HC ist oder ein Asylbewerber, das ist, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied. Also der Unterschied könnte bei den Asylbewerbern darüber bestehen, dass sie eben Unterkünfte brauchen, neue. Ne? Also ja, aber hier steht ja 2.500. Ja, das müssen viele eigentlich, ne? Also deswegen, von dem war ich jetzt ausgegangen, weil da bin ich der Meinung, dass die Rechnungen gesehen, da stand das nicht so drin, da standen 1.000 Euro pro Person drin. Okay. Guck mal, so eine Zahl, die mich total schockiert hat, ist, als ich gehört habe, dass, ich glaube, eine Familie mit 2 Kindern oder so, also Mutter, Vater, 2 Kinder, kriegt, glaube ich, irgendwas roundabout 2.500 Euro zum Leben. Ja, das ist ganz schön viel, ganz schnell, ja. Mit den so, und da musst du halt überlegen, wenn ich jetzt arbeiten gehen würde, wie viel muss ich verdienen, damit ich am Ende des Monats 2.500 Euro rauskriege? Und dann musst du dir halt überlegen, was will ich mit einem Mann machen, der halt schon erwachsen ist, schon zwei Kinder und eine Frau hat, wie will ich den jemals im Leben dazu bringen, dass der einen Job macht, wo der genug verdient, dass er am Ende 2.500 Euro rausbekommt. Ja, und das ist ein Problem, das betrifft jetzt nicht nur Asylleute. Ne, nee, also ist ja richtig, aber kannst du dir halt die Frage stellen, was an der Aussage dran ist, dass man halt sagt, naja, das ist gut, weil die zahlen ja irgendwann alle in unsere Systeme ein. Also die Chance halte ich für relativ gering. Zumindest bei einem großen Teil, also momentan sind sie, glaube ich, bei irgendwas von 10 oder 20%, dass die Leute in Arbeit kommen. Und erfeiern das als Erfolg. Wenn es am Ende 50%, wenn das dann ein Billiglohnsektor ist, dann bringt das doch auch nichts. Weil dann müssen die doch auch noch subventioniert werden oder zahlen halt gar nichts ein. Weil das Staat rechnet sich eher in Richtung Null, ne? Ja. Statt bei den Miesen sozusagen zu bleiben. Ja, und wenn da eine Verdrängung einsetzt, hast du ja auch das Problem, dass die wiederum Leute aus dem Niedriglohnsektor nach unten rausdrängen, für die du dann zahlen musst. Ja. Wir schaffen ja nicht unendlich Niedriglohnstellen. Vor allem Niedriglohnstellen haben wir ja eigentlich auch über hier die EU, also über einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Also ja, nochmal zurück zu Enno Lenze mit der Frage, ja, was ist denn jetzt 2 Jahre nach der Flüchtlingskrise, wem geht es denn schlechter dadurch? Also du kannst ja mal versuchen, als Mensch mit niedrigem Einkommen irgendwo noch eine günstige Wohnung zu kriegen. Also ich glaube, das wird ein ganz schöner Spaß, weil das sind ja 1,1 Kneckebrot Millionen neue Bürger, die wir haben oder neue Menschen, die hier leben. Die wollen ja auch alle irgendwo wohnen, ne? Ja, wir holen einfach auch nochmal völlig blind einen ganzen Arsch voll nach nächstes Jahr, weil die müssen ja auch hier wohnen, obwohl wir schon das Problem haben. Und jetzt gab es ja auch wohl die Tage einen Fall, das war ein Bericht im SWR von einer Frau, die aus einer gemeindeeigenen Wohnung raus muss, weil da halt die Gemeinde gerne ihre Flüchtlingsverpflichtungen mitdecken will. Und das ist der springende Punkt. Wenn man sich um solche Probleme nicht kümmert, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Menschen Zulauf kriegen, die wir jetzt in dem nächsten Artikel haben. Das ist wohl. Ja, eine Minderheit, die keine sein will. Also bei Russlanddeutschen ist jetzt die AfD nicht hier, die mehrheitlich als Partei befürwortet, aber dennoch tun unter Russlanddeutschen hat die AfD relativ viel Zuspruch. Also 20% der Russlanddeutschen finden die AfD knorke. Und ich finde es ja immer so interessant, weil es ja heißt, wir bräuchten jetzt ein Ausländerwahlrecht, um die AfD aufzuhalten. Also es war sehr lange im Gespräch, jetzt vor der Wahl, es ist jetzt nicht durchgekommen, aber man hat es oft gesagt und ich dachte dann immer, okay, wir haben jetzt die größten Leute mit nicht deutschen Pass, die hier leben, sind jetzt irgendwie die Polen. Und halt auch noch, gut, die Russlanddeutschen, die haben ja eine Anerkennung von ihrem Status, nachdem die Sowjetunion zusammengefallen ist. Aber ich dachte mir halt einfach, dadurch, dass es eher aus dem östlichen Europa kommt, ist halt die Ansicht eher konservativer wie nicht. Und ich finde es halt einfach nur interessant, sozusagen, dass du als Russlanddeutscher eher bei der AfD ankommst. Die haben doch damals bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist es gewesen, dass sie da stichprobenartig sich rausgesucht haben, was die Menschen mit Migrationshintergrund gewählt haben. Und ich glaube, in Freiburg ist da die AfD stärkste Kraft geworden. Ganz genau. Nee, ist es ja auch nicht zu unterschätzen, wie viele Leute, die von woanders her hierher eingewandert sind, weil ihnen das hier ganz gut gefällt mit all dem, was es hier gibt. Und natürlich sehen die auch, dass zum Beispiel der Sozialstaat früher oder später halt garantiert zurückgefahren werden wird mit der Begründung, wir können uns das nicht mehr leisten. Aber die Russlanddeutschen halten sich auch für ziemlich deutsch, glaube ich. Ja, ja, die auf jeden Fall. Ja. Und hier, das ist ein Dashboard, wo man live zuschauen kann, wie der Putin mit seiner Twitter-Trollarmee die deutsche Wahl beeinflusst. Ja. Ja, also das wurde extra eingerichtet. Aus Gründen. Ein mit Russland verknüpftes Einflussnetzwerk auf Twitter. Noch wieseliger kann man es nicht ausdrücken, oder? Und für die Leute, die es nicht wissen, GMF, the German Marshall Fund of the United States. Also. Tichys Einblick ist russische Trollfabrik oder was? Ja, und da Fokus.de, Top-Domain Politik, Politikversagen.net, Focus.de, Welt, Philosophia Parensis, Jürgen Fritz, Epoch Times, FAZ. FAZ? Ja. Ah. Na, wenigstens zahlen dafür die Amis und nicht wir. Oh, was ist denn da passiert? Tägliche Anzahl an Tweets. Hat der Putin die Geldquellen ausgemacht oder was? Oder ist das einfach, weil Wochenende ist? In Russland ist Feiertag. Oh, hier, das ist ja erschreckend. Wladimir muss was tun. Ah, das ist, weil der OPEX, der ist ja in Urlaub. Alliance for Securing Democracy. Ja. Mhm. Das ist veröffentlicht die geheime Situation, ja. Ich finde das Bild schon vollkommen blemblem, also. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also, es ist, ja. Fliegt gut. Meine Tauben. So die Kahn hat der auch gar nicht. In Sowjetrussland, Twitter scheißt auf dich. Ja, die Documenta war kurz vor der Insolvenz. Das ist was, was ich rangeschleppt habe. Also wir haben ja alle 5 Jahre gibt es in Kassel die große Ausstellung für moderne Kunst, Documenta. Und ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass es auch bei der modernen Kunst, da könnten wir jetzt sicher lange drüber diskutieren, Werke gibt, die es wert sind, ausgestellt zu werden. Okay, aber also diese Documenta ist eine der größten Kunstausstellung für zeitgenössische Kunst auf der ganzen Welt, hat einen ganz guten Ruf und wie gesagt, alle 5 Jahre in Kassel. Diesmal waren 30 Millionen Etat da. Kassel hat, ich glaube, 7 Millionen gestemmt, Hessen hat 7 Millionen gestemmt und dann kam noch aus anderen Quellen Geld. Das ist also ein Riesending, hat gleichzeitig in Kassel und Athen und ich glaube Saloniki noch stattgefunden dieses Jahr. Das ist in Kassel, ich war, bei der letzten war ich da, vor 5 Jahren. Das ist ja da über die ganze Stadt verteilt, über verschiedene Bereiche, wo es Ausstellungen gibt und so. Ist ein Riesending. Aber 30 Millionen finde ich sowieso schon mal eine harte Ansage. Also das zu einer Zeit wie jetzt, 30 Millionen einfach mal so in eine Kunstausstellung stecken, geht es nicht eine Nummer kleiner, weil das kommt mir schon ziemlich viel vor. Und dann hören wir jetzt, dass wohl bis zu 7 Millionen minus eingespielt worden sind. Also nicht 30 Millionen, sondern 37 Millionen. Was ist denn der große Kostenbringer? Keine Ahnung. Also es wird hier in dem Artikel darauf eingegangen, dass zum Beispiel diese Geschichte, das in Athen zu machen, weil dann wurden Kunstwerke von Athen darüber transportiert und das war teilweise im 6-stelligen Bereich. Wow. Nur die Transportkosten und so. Ich meine, es ist ja alles schön und gut. Ich verstehe ja auch, da ist Symbolik und all das, aber findet ihr das nicht ein bisschen frech für eure Avantgarde, Speerspitzen, irgendwas Kultur, viel Geld von den normalen Leuten zu nehmen, die damit nichts anfangen können aber und es einfach dann noch ehrlich, so zu verschwenden? Bei all dem, was an Geld rausgekloppt wird für allen Scheiß hier, da kann ich das irgendwie noch am besten verschmerzen. Also da fände ich es schöner. Also wenn ich den Zauberstab in der Hand hätte, dann würde ich an ganz anderen Stellen erstmal die Geldhähne zudrehen. Ja, das aber... Ist auch bescheuert, aber weiß ich nicht. Das macht jetzt irgendwie die Kohle auch nicht mehr fett. Ja, das, aber müssten wir nicht eigentlich sagen, wir müssen überall gegen die Verschwendung von Geld vorgehen? Und das ist jetzt halt ein Fall, der mich auch interessiert, einfach vom Thema her. Deswegen habe ich den rausgepickt. Weil wie gesagt, ich bin kein Verächter von moderner Kunst. Und ich gucke mir sowas auch an. Wie gesagt, ich war sogar schon mal da in Kassel. Aber ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie 30 bis 40 Millionen Euro kostet, dieser ganze Firlefanz. Vielleicht sollten wir auch einfach mal anfangen, wieder kleinere Brötchen zu backen in manchen Bereichen. Ja, da halt irgendwie noch Geld einzunehmen, weil, weißt du, ups, ich habe mal kurz 7 Millionen Euro zu viel ausgegeben, nachdem ich 30 bekommen habe. Ist halt schon irgendwie... Wow, weißt du, keine Ahnung. Ja, normalerweise versucht man sich gesund zu schrumpfen, ne? Ja. Und Kassel, ich weiß nicht, wer Kassel kennt, das ist eh schon, also gestraft ist man da sowieso schon. Oh ja, der Don, mit einer Zusammenfassung einer lustigen Geschichte. Ja, den Mut. Das war bei Zapp, glaube ich, ne? Bei Zapp war dieser genau. Beitrag. Chris, du kennst dich doch da. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen sogar. Das war ja diese Geschichte mit den toxischen Narrativen. Und da hatten wir auch diese Seite hier offen. Und also wir hatten sie nur kurz offen, wir haben nicht reingeguckt. Mittlerweile gibt es hier unten so einen hübschen kleine Ergänzung hier. Auf Twitter behauptet die AfD Hamburg, nämlich dieses hier, die NDR-Sendung Zapp, lässt an Referenten der Amadeo-Antonio-Stiftung über die neue Studie derselbigen berichten. Und die sagen dann hier, das würde nicht stimmen, weil die Autorin hat sich ehrenamtlich in verschiedenen Projekten gegen Hate Speech engagiert, darunter 2016 auch beim Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie war aber in keiner Weise an der Entstehung der nun vorgelegten Studie toxischer Narrative beteiligt. Das hat ja auch niemand gesagt. Ihr Artikel setzt sich daraus das kritisch mit der Studie auseinander, die in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe sind daher in unseren Augen völlig haltlos. Nee, nicht völlig haltlos. Also, sorry, fickt euch, Alter, ohne Spaß. Das ist unethisch, Alter. Ja, aber ich habe gestern auch von einem Dr. Malboro einen schönen Vortrag darüber gehört, dass Rauchen eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, der hat zwar mal für die Firma gearbeitet, aber der hat die Zigaretten nicht selber gedreht. Deswegen kann man dem durchaus trauen. Aber schreibt nicht der Don Alfonso auch noch davon, dass dann nicht nur sie dabei war, sondern sie auch noch jemanden interviewt hat, auch von der AA-Stiftung? Und sie halt auch gar nicht irgendwie, also sie hat so getan, als würde sie die Person praktisch gar nicht kennen. Ja, das ist doch mittlerweile gang und gäbe. Ich meine, wie oft hat denn jetzt zum Beispiel die Linkspartei ihre Mitglieder in irgendwelchen Fernsehsendungen geparkt, die dann da so getan haben, als wären sie irgendwelche besorgten Bürger? Die Putzfrau, die jetzt schon zweimal im Fernsehen war, einmal bei Merkel und einmal irgendwo anders, wo danach rausgekommen ist, dass die bei der Linkspartei ist. Die Frau aus der Fernsehdokumentation, irgendwo aus dem Dritten, ja, wo sie gesagt haben, hier, man findet hier keine Wohnung mehr, und am Ende ist rausgekommen, dass es sogar, die hat sogar irgendeinen Posten bei der Linkspartei. Die Scheiße hast du doch mittlerweile überall. Sie nahm 2016 bei einem von der Stiftung initiierten Kongress namens Beta Vision teil. Genau, das war diese Nummer hier, die ich hier gerade offen hatte. Hier. Beta Vision, Zivilgesellschaft. Und Engagement 2.0. Genau. Sie haben die Vision von einer Gesellschaft, die nur noch aus Betas besteht, oder? Und hier war auf jeden Fall auch der Tarek Tesfu irgendwo mit bei. Oh Gott. Und dem Kram hier. Tarek Tesfu, Beta as fuck. Und der Herr von der Ruhrbarone. Ruhrbarone, Beta as fuck. Tarek Tesfu, da ist er. YouTube und Feminismus, eine Hassliebe. Ja, komm, aber es ist halt... Sowas müsstest du halt in den Disclosure irgendwo hinschreiben. Du kannst nicht einfach nur... Und hier der mal vorher den Herrn Urbach kennen wir auch. Das ist auch so einer, der bei Twitter Leute anpöbelt. Und hier ist die Dame. Identitäre Bewegung. Und es geht direkt mit dem Adorno-Zitat los. Nein. Ah, Kulturmarxismus. Ich hab's gesagt. Ja, aber das ist wirklich so, zeigt halt die Perspektive auf, ne, in denen die leben so. Ich fürchte mich vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Und so denken die auch. Weil wenn du das hast, dann ist halt alles Nazi. So. Ja. Ich fürchte mich vor der Rückkehr des Faschismus in der Maske der sozialen Gerechtigkeit. Ja. Ja. Ja, hat's noch was aus dem... dass es noch lange dauern wird, bis wir die Amadeo-Antonio-Stiftung endlich los sind. Ja, wobei die ist wahrscheinlich schon institutionalisiert. So schnell wird die ihre Gelder nicht verlieren. Ja, weiß ich nicht. Also die einzige Hoffnung, die man, glaube ich, haben kann, ist, dass man nächsten Sonntag irgendwie doch noch mit Hängen und Würgen eine schwarz-gelbe Regierung auf die Beine kriegt und da vielleicht irgendwer sich erbarmt, dann mal zu sagen, naja. Die progressive FDP streicht doch so Leuten nicht das Geld. Ach, boah, weiß ich nicht. Aber vielleicht macht es ja bei der CDU jemand. Muss man gucken. Zumindest ist die einzige Chance, die ich momentan sehe, dass da irgendwer mal eine Nachlese macht, was der Heiko Maas eigentlich so alles gemacht hat und seine Konsorten. Und dass man dann vielleicht mal auf den Gedanken kommt, vielleicht ist das mal so ein Geldposten, den man einsparen kann. Ja, solange die SPD was zu sagen hat, wird das, glaube ich, nichts. Ja, das ist wohl wahr. Da hoffen wir ja, glaube ich, alle, dass sich das dann in 7 Tagen erledigt hat. Ja, nur wenn die dann, wenn die 20% kriegen oder sonst, sind die ja trotzdem noch dabei. Also wegen mir sollen die einfach irgendwie sterben oder so. Aber Mammon. Geh sterben. Ja, das stimmt. Würdest du etwa sagen, man sollte die SPD entsorgen? Nein, aber die soll sich mal selber abschaffen. Achso, okay. Der Schulzzug muss aufs Abstellgleis. Genau. Ja, und Korrektiv hängt ja auch mit drin im Kram. Nein, was? Oh. Ja, Ja, mit der Zeit wird sich die IAA-Stiftung auch langsam dann diskreditieren. Ich meine, guck dir das doch auch an. Das ist halt selbst auch als Think Tank, der irgendwie Meinung machen will, halt schon low. Weißt, einfach nur low. So, also ich, keine Ahnung. Also, ewig werden sie so low net sein können mit ihrer Art, wie sie sich geben. Also. das ist ja auch das Hauptproblem mit diesem Zap-Dreck, dass sie sich dann da als Opfer halt hinstellen können. Und auch durchaus zu Recht. Also ich meine, soll das, Ja, ne? Also. das hast du doch aktuell jetzt gerade. Ich meine, jetzt dieser ganze Quatsch mit Weidel hat vor 4 Jahren mal irgendwas in der E-Mail geschrieben und Weidel hat angeblich eine syrische Frau als Putzhilfe schwarz eingestellt und so. Das ist halt alles so. Also, wenn man wirklich glaubt, also wenn man doch bitte eins gelernt hat aus der Wahl von Donald Trump, dann, dass man mit solchem Quatsch, dass das nicht hilft. Ja, haben die offensichtlich nicht begriffen. Nee, nein, nö. Nee. Ich weiß nicht, ich habe dir die Reviews von Hillarys Buch gelesen, sie scheint es ja auch nicht begriffen zu haben. So muss es ähnlich sein, ja. Ich finde das am besten, den besten Kommentar fand ich die Geschichte, dass jemand geschrieben hat, man soll das Buch nicht nach dem Einband beurteilen, aber wenn Frage und Antwort doch draufstehen und dann halt auf dem Ding steht halt, what happened und unten drunter steht Hillary Rodham Clinton. Ja, Nutters, das scheint so eine Art M&Ms für Leute zu sein, die nicht so viel Geld haben. Und ihr werdet es nicht glauben, weil die so ein bisschen, die schielen ja so ein bisschen, ne, und gucken so ein bisschen quer und so hier auf dem Bild. Und Nutters, going nuts, ist ja auch für verrückt ein Synonym im Englischen. Ja, und jetzt gibt es Leute, die sich traumatisiert fühlen, weil sie glauben, irgendwelche Behinderten würden damit. Ehrlich. Die sind aus Vor allem. Behinderten gemacht, oder wie? Ja, Ach, genau. und der größte Witz ist daran, dass die größten Behinderten sie selber sind. Ja, also sorry. Keine Ahnung, aber es sind scheiß Süßigkeiten. Und dann läufst du in den Supermarkt rein und denkst dir, ah, oh, scheiße, jetzt bin ich getriggert, Alter. Jetzt muss ich. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel dein Leben lang mit deinem Bruder, der das Down-Syndrom hat, zusammengelebt hast und erkennst seinen Blick irgendwie bei den Grünen wieder oder bei den Blauen? Ja, ich esse auch keine weiße Schokolade, weil ich das rassistisch finde. Und dann guckst du ihn an und sagst du, hier, der sieht aus wie du. Und dann sagst er, ja, ich weiß. Ja, genau. Aber du sagst doch immer, dass die Repräsentation von Randgruppen im Lebensmittelbereich eine sehr wichtige Sache ist. Sie sollten einfach eine nackte Frau drauf tun. Dann ist es wieder okay. Wiesenportal an Schwule, bitte zurückhalten. Um Ja. Heterosexuelle nicht zu provozieren, bittet ein Oktoberfestportal Schwule darum, sich besonders keusch zu verhalten. Was zum Teufel ist ein Oktoberfestportal? Das ist, wenn wir eigentlich wissen, dass das nur ein Domain-Grabber ist, der da irgendwie versucht, Traffic abzugreifen mit zig Oktoberfestportalen, unter anderem auch eins für Schwule. Aber wir trotzdem irgendwie den Anschein aufrechterhalten wollen, dass es vielleicht ein offizielles Oktoberfestportal sein könnte. Weil sonst hätten wir ja keine Nachricht. Ein bekloppter Idiot schreibt irgendwas auf seiner eigenen Website. Ist nicht so interessant wie Oktoberfest will Schwule einschränken. Oh mein Gott, Dritter Weltkrieg. Bla bla bla. Stonewall. Warum glauben die, dass viele Flüchtlinge dorthin gehen? Ja, nee, also es wird ja auch gar nicht mal. Es wird ja nur gesagt, seid vorsichtig und macht vielleicht, guckt euch um, so ungefähr. Und dann hat auch jemand auf Twitter ziemlich passend geschrieben, in keinem Land der Welt, weil es eigentlich habe ich das gefunden, weil da die Frau Witzorek sich drüber aufgeregt hat. Da meinte halt jemand in einem Tweet zu ihr, in keinem Land der Welt ist ein Zelt voller Besoffener der richtige Ort, um über irgendwie Vielfalt und Toleranz zu reden. Ja. Das ist einfach Blödsinn. Natürlich kann das sein, dass da irgendwie bei dem Suff und den vielen Leuten, die da rumhängen, dass es dann eher zu Problemen kommt. Ja. Aber erstens, wie gesagt, ist das irgendeine dumme Clickbait-Seite. Und ja, aber dann wird das sofort aufgeblasen. Ja, aber ist denn die Seite angegeben, wo diese Warnung rausgegeben wurde? Kann man sich die angucken? Die heißt irgendwie Oktoberfestportal.de oder sowas, ja. Und das ist halt einfach irgendeine Spacko-Seite von irgendeinem Spinner, der halt eine Oktoberfest-Seite machen wollte. Hier. Ja, Zusammenhänglichkeit bestimmt. Ich glaube, das ist rein so eine Seite, die dafür da ist, dass du irgendwie Werbung oder sowas da drauf kriegst, weißt du? Ja, man muss halt einfach fairerweise sagen, also toll finde ich es jetzt auch nicht. Also warum muss man jetzt, also soll von mir doch, von mir aus, also weiß ich nicht, also ob ich mir da jetzt halt die fette Erna angucke, die da mit ihrem Lover rumknutscht, oder zwei Typen, das ist mir doch... Das ist ja nochmal die ganz andere Frage, ist überhaupt das Oktoberfest das Richtige, um die Kopulation zu simulieren? Ne? Ja, naja, ist ja die Frage, ob man davon dann halt so einen Aufstand machen muss, nur weil das da irgend so ein Idiotenportal... Mhm. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nochmal des Teufels Anwalt spielen soll, du weißt halt auch nicht, was da für Erfahrungen gemacht wurden und weiß ich nicht, wenn du vielleicht selber schwul bist und halt schon mal angepumpt wurdest, weil du irgendwo deinem Freund ein Küsschen auf die Wange gegeben hast und dann ist sofort einer angetanzt gekommen und meinte, ey du Schwuchtel, lass das. Vielleicht reagiert man dann auch. Dann würde ich halt nicht mehr so viel in Neukölln rumhängen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Aber ja, aber ich finde es halt trotzdem auch irgendwie komisch, dass jemand dann hingeht, gerade auch queer.de, die ja durchaus so eine Art Sprachrohr für die Szene sind, offensichtlich so oft, wie wir da Zeug von denen hier behandeln, und das dann so aufbläst. Ja? Und dann auch noch Anne Witzorek, die ungeprüft hinterher posaunt. Ja? Hauptsache Empörung. Zum einen haben sie ja jetzt hier dieses Ding drin, von wegen so nicht alle, wie schnell das hier, nicht jeder Besucher des Oktoberfests ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann. Und auf der anderen Seite haben sie auch das hier drin. Ne? Von wegen, dass ja, inzwischen sind die Trachtler deutlich in der Überzahl, tragen die schwulen Burschen auf der rosa Wiesentracht. Ja, also. Und es gibt ja offensichtlich auch schwule Wiesentermine. Also da wird ja sogar schon, werden ja sogar schon Events für diese Zielgruppe organisiert. Also bitte. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Hier bei uns in der Stadt auf dem Oktoberfest gibt es halt auch immer Gay-Zelte. Also das wird es da doch bestimmt auch geben, oder? Gibt's auch mal. Ja, steht da ja irgendwas schwule Wiesen-Events. Also. Ja, das haben sie gut, deswegen haben die Leute erst recht einen Grund zu sagen, irgendwie geht doch mal woanders hin oder so. In euer Zelt, in eurer Ecke hier, die Schwulen hinten im Bus sitzen. Ich finde sowas immer ein bisschen bedenklich. Ja, hier war eine Demo in überm Kanal bei den Briten drüben und Gays Against Scharia, und dagegen ist natürlich die Antifa losgegangen, weil du als Schwuler nicht gegen die Scharia sein darfst. Weil das ja von Karren sperren von Faschisten lassen ist. Und auf jeden Fall wurden ein paar Leute verhaftet. Ja, die antifaschistische Sturmabteilung wieder zugeschlagen. Ja. Aber so allzu viel mehr gibt es da auch nicht so zu sagen. So, ja, Antifa mag Gay Against Scharia nicht. Für einen linken Feminismus, sozial gerecht, sexuell selbstbestimmt und aktiv gegen Gewalt. Das klingt, als wenn ich das unbedingt haben möchte. Genau, das ist nämlich ein Auszug aus dem Wahlprogramm der Linken zur Bundestagswahl. Ich dachte, Feminismus hält sich immer für links. Wie ist das gemeint? Welche Partei ist denn aktiv für Gewalt? Alle anderen. Genau. Partei. Also, der Niedriglohnsektor wächst, in dem besonders viele Frauen sich als Verkäuferinnen, Friseurinnen, Masseurinnen oder Gebäudereinigerinnen abrackern. Friseure sehe ich auch sehr viele Männer. Gebäudereinigung, sehr viele Männer. Was ist denn mit den Herrscharen an Lagerarbeitern und den ganzen Scheiß? Ja. Also als ich Anfang 20 war, bin ich mal in den Hochgenuss gekommen, mal für wenige Monate Teil einer Zeitarbeitsfirma sein zu dürfen. Großes Privileg. Ja, hat mir mein Wild Man Privilege, hat mir da eine Top-Position verholfen, wo ich dann in der Lampenfabrik Kartons stapeln durfte. Ja, und ich hatte da mehrere Einsatzorte und diese ganzen Lagerdinger und so, das ist alles voll mit Männern. Und da ging ja ein Licht auf. Ja, die halt einfach für einen Hungerlohn sich da kaputt ackern, wie die Bekloppten. Dann sollen die mir nicht sagen, die armen Frauen, die den Mindestlohnsektor dominieren. Ja, aber wir brauchen mehr Teilzeitstellen, die 5.000 Euro pro Monat zahlen. Das ist doch total verständlich. Teilzeit bei Männerfuhr. Frauenhasser. Von rechts wird die heteronormative Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten verkauft. Weißt du, Alter, besser für Kind, ne? Alter. Ja, aber... Science und so, ne? Die heteronormative Kleinfamilie muss zerstört werden. Wichtige emanzipatorische Erfolge und Forderungen werden ins Gegenteil verkehrt und sollen wieder dem Weltbild des 19. Jahrhunderts angepasst werden. Also wenn man den Hagen Grill hört, dann gibt es so Leute, ja. Ja, aber es gibt halt nur schwarz und weiß. Es gibt halt nur die totale Atomisierung der Gesellschaft, ja, und dann gibt es das Familienbild von 1900 Knäckebrot. Alles andere dazwischen ist de facto nicht existent. Wir ignorieren einfach mal, wie scheiße es Kindern geht bei Patchwork-Familie, ständig wechselnden Partnern und wir ignorieren es einfach mal. Ja, dann verkopfen wir lieber ein bisschen. Das ist doch zum Beispiel schön hier. Doch Gleichstellung ist nur ein Etappenziel. Es geht nicht darum, dass Frauen das gleiche Recht bekommen sollten, sich im Hamsterrad bis zur Erschöpfung abzustrampeln, ihre Arbeit unter Zeitstress zu erledigen und so weiter, schlecht bezahlt zu werden. So wie viele Männer auch. Ja, hier sehen Sie es wenigstens mal ein. Ja, Sie sagen ja auch, hier für alle brauchen wir neue Arbeitszeitmodelle. Das will ich Ihnen zugutehalten. Ich würde gerne 12 Minuten pro Woche arbeiten. Das wäre mein Modell. Ja, auch so, ja. Oder halt, wir machen es so, dass ich am Wochenende arbeite und die Woche über frei habe. Am Wochenende arbeiten ist so krank. Radikal. Ja, und dann hier Sorgearbeit. Das sind hier auch so Leute, die dann Care-Arbeit bezahlen lassen wollen. Also wenn du als Frau deinem Mann irgendwie... Ja, wenn du dein eigenes Klo putzt, ne? Wenn du dein eigenes Klo putzt und deine eigene Wohnung, so Fenster und so. Wenn du eine Frau bist, dann musst du dafür bezahlt werden. Ich meine, macht ja kein Mann. Ja, das ist halt von der auch wieder so eine... Sag... Sag! Ich wollte sagen, Umverteilung von der Erwerbsarbeit hast du dann auch, dass die Frauen mehr arbeiten müssen, ne? Also außer aus sozusagen. Und die Sorgearbeit wird natürlich zu den Männern verteilt. Ja, oder alternativ machen die einfach das, was so dran so lustig sind. Und die mischen sich einfach nicht in unser Leben ein. Wieder das auch nicht Freude, das geht man nicht, ey. Es sind halt auch wieder so, die Linke, die haben halt Forderungen, die lesen sich wie die Reise ins Phantasialand. So. Ich keine Ahnung. So, ich denke mal, ein Grundeinkommen für den Hund oder so, ne? Kommt es auch noch bald. Weißt du, ich finde es ja toll, also ich fände es ja schön, wenn die Forderungen machbar sind, aber man kann halt fordern, wie man will und man braucht dann einen Plan, dass man nicht endet wie Venezuela. Und das haben die Linken halt nicht. Venezuela. Wieso ist das schön da? Ja. Hier haben sie wieder ihre gleichwertige Arbeit mit drin, die man ja immer noch braucht, weil eine gleiche Arbeit reicht ja nicht. Ja. Mit gleicher Arbeit, da könnten sie auch nicht punkten. Genau, kann man die politischen Ziele ja nicht mehr auch in den Text nicht schreiben, ist klar. Sonst ergibt er ja keinen Sinn mehr. Noch immer leisten Frauen den Löwenanteil der sogenannten Sorgearbeit. Weil steht die Sorge um sich und andere im Zentrum einer solidarischen Gesellschaft. Wer sich professionell um andere sorgt, sei es Kinder, Alter oder Kranker, verdient ein hohes Maß gesellschaftlicher Anerkennung. Nicht nur, aber auch finanziell. Ja, Elke Ferner. Ja, ich meine, Anerkennung kriegen die doch. Wer sagt denn irgendwie, du bist doch blöd, du kümmerst dich um deine Familie, du bist ja doof. Wenn ich auf einer Fete gefragt werde, was ich mache und ich sage, ich bin Heilerziehungspfleger, dann sage ich, oh, boah, das könnte ich nicht. Das ist die Standardantwort. Sowas könnte ich nicht. Krass, dass du sowas kannst. Man kriegt unheimlich viel Respekt dafür, dass man den Job macht. Aber dass Anerkennung versagt wird, wenn man sich praktisch nur um die Kinder kümmert, das kenne ich aber auch. Das erlebt man schon mal. Also mit einer Freundin irgendwie in der Kneipe oder so, und denen wurde gefragt, was sie macht, und sie hat dann behauptet, sie macht sich nur kümmert sich nur um ihre Kinder sozusagen. Stimmt sie zwar nicht, aber dann hat sie sich aber was anhören müssen sozusagen. Also zumindest wurde sie ausgefragt, dann warum denn und wieso und was das soll und so. Ja. Die wollten wahrscheinlich wissen, ob sie im Lotto gewonnen hatte oder so. Ja, so in der Art, ne? Aber vielleicht war es auch eine spezielle Person. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lotterie. Wir brauchen ein revolutionäres Umdenken. Jawohl. Ja, eine Care-Revolution, ach du meine Güte. Habt ihr denn auch von der Linkspartei diesen Hashtag Umverteilung mitgekriegt, der hier irgendwie gestern oder vorgestern durch die Gegend ging, mit dieser, wo die dann so eine Aktion gemacht haben, da Captain Sozialismus, der jetzt endlich das Geld umverteilt? Nee, das wäre nur ein bisschen, aber diese Aktion. Kennst du bei Twitter Hashtag Umverteilung, also ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ja, diese Aktion Umverteilen, die gibt es auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren, die war 2013 auch schon ziemlich groß. Lecco mio, ey. Also mit Umverteilen, so fair wie fair halt eben. Bei Umverteilen kenne ich sogar die Leute, die im Gremium da mitgeplant haben, von meiner Zeit von Arte. Ja, ich habe auch eine Vergangenheit. Oh ja. Also, das ist kennen, aber halt beiläufig. Wahllisten und Wahlkreise geschlechterparitätisch aufstellen. Ja. Ist halt immer noch so, dass Frauen eine Minderheit in den Parteien stellen. Wie wäre es, wenn wir das nicht irgendwie erzwingen? Aber ja, vor allem die Parteien verpflichtet, finde ich auch gut. Ganz ehrlich, ey. Was haben die denn an dem Wort Demokratie nicht verstanden? Das muss Demokratie das ist was mit Freiheit auch zu tun hat. Ich glaube, dass viele Parteien könnten den Leuten was von Freiheit erzählen und würden damit auch irgendwie, oder viele Parteien, aber wenn mal einer ein bisschen mehr von Freiheit erzählen würde, würden sie damit auch Stimmen kriegen, glaube ich. Von Diskriminierung betroffene Menschen müssen aber nicht nur geschützt werden, sondern zugleich ist notwendig, ihre Selbstorganisationen finanziell zu stärken. Oh Gott, werft ihnen Geld nach, egal wofür, wenn die irgendwie Parallelkulturen bilden wollen, gebt ihnen Geld. Geld. Alle Formen von Gewalt und Gewaltverherrlichung gegen Frauen, Kinder und LSBTTIQ-Menschen in den unterschiedlichsten Medien müssen konsequent geahndet werden. Kein Hip-Hop, keine Videospiele. Ja, du kannst immer noch weiterhin Gewalt gegen Männer verharmlosen. Halt. Ja, dann musst du hinter den Penis dran machen. Ich weiß nicht, ob ich das falsch im Kopf habe, aber sind Männer nicht noch mit erschlagener Mehrheit die größte Opfergruppe bei Gewaltverbrechen? Ja, nein, natürlich, aber das ist halt ein. Nein. Doch, aber das ist ein. Nein. Das ist jetzt hier! Toxische Narrative. Es ist halt einfacher, ein kleines Problem anzugehen, als ein großes Problem anzugehen. Die Ehe soll perspektivisch durch ein System der Wahlverwandtschaften ergänzt werden. Sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Die Homo-Lobby. Vergleichskapitel sowieso queer. Die Welt geht unter. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn wir das lesen. Ey, die können halt echt froh sein, dass dieses ganze prekare Klientel, dass sie wählt, weil die halt einfach immer sagen, ja, mehr Hartz IV und la la la la la, dass die halt wahrscheinlich alle irgendwie zu dusselig sind, ihr Wahlprogramm zu lesen. Ja. Reproduktionsmedizin muss auch nicht verheirateten lesbischen und Single-Frauen durch Kostenübernahme der Krankenkasse zur Verfügung stehen, damit wir dann eine Alleinerziehende mehr haben. Ja, aber dazu muss ich ehrlich gestehen, dass wir die FDP auch. Was ist konkret? Okay, also, jetzt offiziell, ich wähle AfD. Das mit den Single-Frauen glaube ich nicht, aber dass es Lesbischen auf jeden Fall offen steht, das schon. Sorry, aber warum muss das die Krankenkasse zahlen? Verstehe ich nicht ganz. Die Menschen sind krank ohne Kind. Ich habe auch keine Kinder. Ja, das ist eine Frau importieren hier, ja, sich dann von mir schwängern lässt und sich dann um das Kind kümmert. Ja. Auf Kosten der Krankenkasse. Eine große Kinder Packung brauchen, oder eine kleine Packung? Kinder brauchen Erwachsene, die sich liebevoll und verbindlich um sie kümmern. Eltern und Sorgeberechtigte sind nicht unbedingt dieselben Personen. Wir setzen uns dafür ein, dass auch bis zu 4 Personen Eltern für ein Kind sein können. Also in Co-Elternschaft das gemeinsame Sorgerecht innehaben. Ja, das funktioniert bei 2 Leuten schon so fantastisch. Ja. Ja, die ganze Kommune muss das Sorgerecht haben. Neben den Pflichten betrifft das auch die Rechte wie Kinderfreibeträge und Rentenansprüche. Wie, die werden dann durch 4 geteilt oder kriegen alle 4 dieselben aus der Wolkenkuckuckskasse der Linkspartei oder was? Wenn sich die Hörer eventuell gefragt haben, was es mit diesen Helikoptern auf sich hat, die wir im Titel haben, die bräuchten wir jetzt. Ja. Es ist halt schon, es ist halt einfach weltfremdes Geschwabbel so von der Linken. Ich, keine Ahnung, Kinderfreibeträge für alle. Wieso kann man nicht sagen, ich habe ein Transkind, ich bilde es mir ein und ja, deswegen genau, will ich steuern. Ja, weißt du, ich, keine Ahnung. Du kannst auch gleich steuern. Ich identifiziere mich als Eltern. So. Ja. Als Transparent. Familie. Als Transparent, genau. Oh, keine Ahnung, es ist so, dann schenkt den Leuten doch einfach Geld, was bedingungsloses Grundeinkommen, aber nicht, ja, wir können mittlerweile 8 Leute können Eltern sein, da kriegt ihr alle Kinderfreibetrag, weil Sozialismus funktioniert. Weißt du, keine Ahnung. Komm, sag uns, was sie bei 218, 219 da unten wollen. Wir wollen eine gesetzliche Regelung. Trommelwirbel. Die uns mehr Geld gibt. Da steht jetzt nicht, ob sie das mit den 3 Monaten einschränken oder das, ob das okay ist. Oder, ja. Nein, und da sind sie wieder. Da ist die Pink Tax wieder. Als Zwischentritt sollen Frauenhygieneprodukte mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz, bla bla bla. Rasierklingen, ich sag's nur nochmal, Rasierklingen. Habt ihr mal geguckt, wie teuer diese Scheiße ist? Kriege ich dann als nicer Boy, kriege ich dann auch mal Kondome mit 7%? Ja, nee, sicher. Male Privilege und so. Wenn die sagen alle. Ich verdiene ja schon 21% mehr. Ha, und das ganze Geld gebe ich nur für Kondome aus. Die in der Prostitution Tätigen müssen geschützt und gestärkt werden. Sie dürfen nicht zu Objekten gemacht werden. Nun, wenn man seinen Körper verkauft, dann, naja. Also, das ist eine philosophische Diskussion. Ich finde, Prostitution sollte Ausbildungsberuf werden. Ja. Ja, klar. Ja, ja, also ich meine, die Linke hat ja schon lange ein Problem mit Prostitution. Und das ist bei denen ja auch. Ich glaube, die Linke hat schon lange ein Problem mit der Realität. Also ja, aber das mit der Prostitution ist doch schon seit Marx irgendwie so ein Ding von der Linken. Also ja, genau, ist ja so urkapitalistische, man macht aus allem eine Ware, bla bla. Zeug. Warenfetischismus. Super. Jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, bla bla bla, betroffene Frauen, Kinder, Frauenhäuser, Gewalt gegen Frauen. Warum redet ihr da oben von unabhängig vom Geschlecht, wenn unten nur Sachen wieder für Frauen aufgeführt sind? Seid ihr bekloppt? Seid ihr... Ja. Weil die mit Geschlecht halt eben die 50 Geschlechter meinen und also keine Männer. Unabhängig vom Geschlecht und besonders durch Frauenhäuser. Mhm. Das ist ja nur ein Beispiel hier. Zum Beispiel in Frauenhäusern. Und anderen Schutzräumen, also auch in Bunkern oder so. Mit Play-Doh und Hundewelpen. Ja. alle Formen von Gewalt und Gewaltverherrlichung gegen Frauen, Kinder und LSBT in den unterschiedlichsten Medien müssen konsequent geahndet werden. Warum steht da nichts von Männern? Das sind so aus der Istanbul-Konvention abgeschrieben, glaube ich. Ja. Seid ihr bekloppt? Es tut mir leid, dass ich die Frage immer wieder stellen muss. Aber irgendwas ist doch in euren Hirnen bei der Linkspartei nicht in Ordnung. Durchgebrannt. Ja. Staatliche Behörden sensibilisieren. Das ist auch eine Aufgabe, das möchte ich auch mal gerne machen als Job. Staatliche Behörden sensibilisieren. Wie macht man das so? Ja, puh. Lerne ich ja dann, keine Ahnung. So. Indoktrinationsseminare. Die Durchsetzung des Verbots der weiblichen Genitalverstümmelung, ja, die steigt gerade die Rate in Deutschland. Warum? Weißt du, was ich mich gerade frage? Was ist denn mit der Durchsetzung des Verbotes männlicher Genitalverstümmelung? Das ist erlaubt, weil da dürfen die. Die ist erlaubt. Ja, aber da kriegen wir auf einmal, da machen wir mal lieber nichts gegen, ne? Nicht, dass sich dann irgendwer beschwert. Ey, komm, das Gesetz ist von 2012, das ist noch brandneu. Da kannst du doch nicht jetzt schon wieder ändern. Weißt du, vor allem, die könnten das ja auch einfach random dazu schreiben, ohne dass wir da je was in die Richtung machen, aber noch nicht mal mehr das ist notwendig für die. Also, weißt du, da steht nur weiblich, nicht männlich. Die könnten männlich ja auch einfordern, auch wenn sie sich nicht dafür einsetzen. Ja, das ist auch wieder Istanbul-Konvention, da steht ja auch nur weiblich. Ah. Alleinerziehende, die das höchste Armutsrisiko tragen, sind fast immer Frauen, weil sie von den Gerichten in großer Zahl das Sorgerecht zugesprochen bekommen. Sucht euch eins aus, ihr Arschgeigen. Echt, das ist doch wirklich nur noch Augenwischerei. Und da ist der Fantasy Pay Gap, der 20-prozentige. Ja. Er hat der alte Freund, er hat es auch geschafft. Vielleicht liegt das daran, dass die Parteien solche Sachen in kleinen Gruppen, in Zirkeln, in Delegationen oder so regeln. Es gibt ja bei der CDU auch so einen Arbeitnehmerflügel oder so. Also, die anderen das gar nicht so richtig raffen, was die da für einen Blödsinn wirklich verzapfen. Habt ihr denn den Tweet von der Frau Barley gelesen, die erstmal den Spahn public shamen wollte? Ja, habe ich auch kommentiert. Weil er es gewagt hat, auf einer Veranstaltung zu sagen, dass der Pay Gap von der SPD Bullshit ist. Dann hat Frau Barley getweetet, schaut alle hin, der Spahn, der Fiesewicht, er hat gesagt, den gibt es nicht. Der Fiesewicht. Schön. Schönes Wort. Ja, da kommt ja, das neue Narrativ bereinigt, heiße ja also praktisch manipuliert. Dabei kommt der unbereinigte und der bereinigte Gender Pay Gap aus dem gleichen Datenmaterial von dem gleichen Statistischen Institut. Das ist doch also, niedlich. Einbeziehung der Haus- und Pflegearbeit in Gehaltsverhandlungen. Ja, was machen Sie so zu Hause? Ja, ich habe 3 Kinder und einen Hund. Gut, da würde ich sagen, sind 800 Euro mehr drin. Das ist dann dein Stundenlohn. Den musst du dann einfach direkt umrechnen auf. Und wie viel schrubben Sie heute noch so? Ja, warum? Einfach nur warum sollte... Wegen der Gerechtigkeit. Denk doch mal ein bisschen, du musst einfach mal... ein bisschen revolutionärer denken, Abel. Ja, aber think DDR, Abel. Ich meine, guck mal, wenn du einfach vom Sozialamt random Geld dafür bekommen würdest, wäre das immer noch effektiver, wie das in Gehaltsverhandlungen mit einzubeziehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Außer, wenn du in jeder Kackfirma jemanden haben willst, der drauf aufpasst, dass die Produktion auch nicht in privaten Händen ist. Sie haben den Müll nicht runtergebracht, haben Sie auch einen Krankenschein vorzulegen? Es ist einfach nur weltfremd, Alter. Ja, ich sag natürlich mal, den Weltfrauentag als gesetzlichen Feiertag, das ist auch wichtig. Also solche Sachen machen bei mir immer den Eindruck, als wenn die wirklich keinerlei Einigung im Sinn hätten mit irgendjemandem. Entweder setzen sie sich durch gewaltsam oder eben nicht. Oder das ist so. Ja auch nötig alles. Alles, was sie da geschrieben haben, ist ja 100%. Das muss ja alles sein. Ne? Weil ich meine, ansonsten... Das sind alles Menschenrechte. Genau. Mir fällt es just in diesem Augenblick fällt es mir wieder ein. Ich habe vorhin von bei uns in der City muss es irgendeine Aktion von irgendwelchen Feministen gegeben haben, weil überall so schlaue Sprüche mit so Sprühkreide da irgendwo hingesprüht waren. Und da war einer von diesen Sprüchen war, ich bin erst dann wirklich frei, wenn auch die letzte Frau frei ist, auch wenn sie nicht dieselben Fesseln trägt wie ich. Ne? Und das ist ja genau das, was hier halt impliziert wird. Dieses, also die gute Freiheit ist erst dann erreicht, wenn das alle so machen, wie wir das wollen. Und erst wenn wir die letzte Stay-at-Home-Mom unter Kreischen und Treten aus ihrem Haus geschleift haben. Erst dann wird Friede herrschen. Aber ich kann mir vorstellen, Einbeziehung Haus- und Pflegearbeit in Gehaltsverhandlungen, ja. Wenn ich eine Reinigungskraft habe, kann ich mir das vorstellen, ja? So von wegen, ja, ich arbeite halt viel im Haus, ne, ich reinige da das Haus und so weiter alles, ne? Ich habe da schon Erfahrung. Aber wenn es zu Pflegearbeit zum Beispiel kommt, man macht nicht umsonst dafür eine 3- oder 3,5-jährige Ausbildung. Das ist keine Qualifikation. Das bringt nichts. Das macht man nicht umsonst professionell. Also irgendwo. Warst du noch ein paar Jahre, dann wird es auch noch abgestuft. Dann ist es nicht überprofessionell. Dann gibt es überall Amateure. Und dann gibt es noch 3 Leute auf der Station, die es professionell können. Und da will ich Lohnarbeit, ich würde dich tapsen. Ja, also ungelernte Kräfte haben wir so schon viele. So, das ist Ihr heutiger Check-up. Das hier gehört in die Nase, das hier gehört in den Mund, das stecken Sie sich ins Ohr. Moment. Oh nein. Irgendjemand hat Penis gesagt. Ja, das fand ich I've been in Munich for 2 days and I still have no idea what Oktoberfest is and I'm pretty sure I don't want to know. What is Google? Thanks everyone. I was really worried it was a sex thing. Ja, das ist ein feuchter Traum von einer Witz. Ich finde es nur, genau, ich finde es nur so lustig, ne? Diese, aber was ist denn das? Diese hohle Nuss. Die will mir doch nicht wirklich erzählen, dass sie nicht weiß, was das Oktoberfest ist. Scheinbar oder? Ja. Es wird wahrscheinlich da in poschen Privatschulen, wo Frau Penny gewesen ist, nicht kommt das nicht vor. Keine Ahnung. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass man dem irgendwie entfliehen kann in einem Land, wo Bier getrunken wird. Aber gut. Ich glaube, Frau Penny wollte einfach nur mal was twittern. Nee, ich glaube. Ich glaube wirklich, dass sie das nicht wusste. Was? Und wie kommt man von Oktoberfest auf Sex? Ja, keine Ahnung. Aber ja, vor allen Dingen, was wäre da dran stimmen? Klingt doch ähnlich. Weil die wird ja auch alle Nase lang hier in Deutschland präsentiert von unseren öffentlichen Medien als so super tolle, total moderne Feministin, die überhaupt nichts irgendwie mit dem alten Kram irgendwie am Hut hat. Ja, aber wenn sie doch, dann kann sie ja keine gute Feministin sein, wenn sie nicht weiß, dass auf dem Oktoberfest jedes Jahr 400 Quadrillionen Vergewaltigungen begangen werden. Ja, das zum einen und zum, ja, wahrscheinlich hat sie, kommt sie auch da drauf. Sie hat irgendwann mal von Anne Witt zurückgehört, dass Oktoberfest auch really bad ist für Women ja, und so. Und deswegen hat sie sich gedacht, das wäre ein Sex-Ding. I thought it was a Japanese hentai thing, Octopus-Toberfest. Wahrscheinlich. Ja, das hat uns ein Zuschauer zugeschickt. Das fand ich ganz interessant. Ist auch schon älter, aber ja. Die haben halt praktisch eine Gruppe Mäuse genommen und haben die in ein paradiesisches Umfeld gesteckt. Du kannst mal runterscrollen, da sind, glaube ich, noch Bilder davon. Die haben ein paradiesisches Umfeld praktisch für die Mäuse erschaffen, wo alles da war. Sie mussten sich praktisch um nichts kümmern. Und natürlich hat sich die Population so alle 50 Tage oder so hat die sich verdoppelt. Und solange das halt für alle genug war und für genug Platz und Rückzugsraum und so, hat das auch wunderbar funktioniert und die Population ist gestiegen. Aber sobald halt so eine Grenze erreicht war, dass es dann halt nicht, dass das Paradies einfach nicht mehr groß genug für alle war. Nee, so weit ist er gar nicht gekommen. Da hat TLD letztens ein Video zu gemacht. Die Population hat niemals die Größe erreicht, die es hätte erreichen können, ganz ohne Probleme. Ja gut, aber also sobald halt ein gewisser Punkt überschritten war, einfach, ja. Ne, haben die angefangen, sich halt erstmal Leute auszusondern, Mäuse. die dann weggebissen wurden von den, vom Futter und so. Und die Weibchen haben ihre eigenen Jungen getötet und haben dann aufgehört, weitere Nachkommen zu kriegen. Und halt die Pointe von dem Artikel fand ich halt am schwärzesten. Sie fragen sich vielleicht, warum das Experiment Universum 25 hieß. Ja, weil das der 25. Versuch war. Und alle haben dazu geführt, dass ich die gegenseitig platt gemacht habe. Bin ich der Einzige, der da gerade an Matrix denken muss, wo Agent Smith dem Neo sagt, die erste Matrix, die wir programmiert haben, die war perfekt, aber ihr wart halt einfach nicht in der Lage, damit umzugehen. Hm. Ja. Hm. Da kann dann sehr jeder selber drüber nachdenken, was das für die Menschen bedeutet. Für Mäuse heißt es, dass die auch irgendwie ein bisschen im Voraus denken scheinbar oder sowas, ne? Naja gut, Ratten sind ja eine der wenigen Tierarten oder mit die einzige, von der ich weiß, dass sie bei Nahrungsknappheit bereits gezeugte Embryonen zurückbilden können. Die assimilieren die praktisch wieder. Krass. Hm. Ja, das hier ist mal überhaupt ein Shoutout an Kotaku in Action natürlich. Eine Seite, die ich immer noch gerne frequentiere, die kommt aus der Gamergate-Zeit. Und hier hat uns jemand über 100... Beispiele für demonetarisierte YouTube-Kanäle zusammengetragen. Und ich finde das ganz schön bitter, wenn man da mal so durchscrollt und auch sieht, von wem, wenn dann irgendwie von dem Vater von einem Veteranen hier, von einem Iran-Veteranen irgendwie, der seinen Sohn verloren hat und so, der dann in YouTube hat er wieder was gefunden, was er machen wollte. Und dann wird er demonetarisiert. Also hier Cat Icarus zum Beispiel ist ein Gaming-Streamer, der eigentlich ganz interessante Features macht hier und da. Also es ist jetzt nicht so unbedingt der Einzelne, aber wenn man halt in dieser geballten Menge sieht, wie viele Leute da im Moment von YouTube gefickt werden, das ist schon ganz schön traurig. Es sind doch ganz viele Kanäle verschwunden, soll ich den Eindruck machen. Schauen wir mal, wie lange es die Affen dann noch gibt. Für uns können sie ja glücklicherweise kein Geldhahn zudrehen, aber es sind ja durchaus auch schon ein Channel wie Harmful Opinions einfach verschwunden. Ne? Ja. Kann ich übrigens sehr das neue Video von Dr. Randomer Cam empfehlen, Blocked by All the Cucks. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja, wie gut müssen Spieleredakteure spielen können? Ist die Frage, die hier gestellt wird. Und wie antwortet unser Analphabet drauf? Nein. Wie gut? Nein. Wie gut? Nein. Macht für mich eigentlich auch keinen Sinn. Instrument. Ja, der Volker, den kennen wir ja schon länger, auch aus Gamergate-Zeiten. Und der hat halt diese Cuphead-Kontroverse zum Anlass genommen, hier über Ian Miles Chong zu lästern. Habt ihr sicher alle mitgekriegt, der Typ, der nicht in der Lage war, dieses Tutorial zu spielen in dem Jump'n'Run-Spiel Cuphead und die daraus inzwischen schon resultierende Flut von Artikeln. Also es gibt auch wieder auf Kotaku in Action so ein Verzeichnis, wie viele Artikel inzwischen zu diesem Thema erschienen sind. Das ist mind-boggling. Und natürlich gab es auch schon die Ersten, die gefordert haben, man müsse daraus jetzt endlich lernen, dass halt in jedes Spiel so ein Schwierigkeitsgrad reingehört, den jeder spielen kann, auch wenn er, keine Ahnung, blind ist und keine Daumen hat oder so. Das, ja, das, man könnte fast sagen, es geht auf ein zweites Gamergate zu, aber idiotische Diskussion von vorne bis hinten. Natürlich sollte ein Game-Journalist Ahnung haben von dem, was er tut oder worüber er schreibt. Ich habe ja der Automotor Sport die Frage gestellt, ob sie jemanden ohne Führerschein einstellen würde, der nur E-Autos mag, aber sie haben mir leider nicht geantwortet. Ich wollte einfach mal eine andere Perspektive haben. Ja, das ist echt schade, dass sie darauf nicht geantwortet hatten, weil die Frage war ernst gemeint, denke ich mal. Ne? Weil, also, ja, ja, ich habe extra dazu geschrieben, ernst gemeinte Frage. Würdet ihr jemanden einstellen? Aber ja, das ist ja heute auf Twitter, schreibt einem ja keiner mehr zurück. Ja, auf jeden Fall der Volker. Der Volker, der hat damals irgendwie gemeint, so von wegen, ich sag dir, wie viele Faschisten im Gamergate sind. Der wusste genau Bescheid. Null. Ach, ich will nicht abstreiten, dass da sicher auch irgendwo ein Faschist dabei war. Also ich kann das nur immer wieder wiederholen. Ich hatte damals mit einem auf Twitter Kontakt, mit dem habe ich, also dem sein Tweet habe ich gesehen, der hat sich darüber aufgeregt, dass er in den Nachrichten gelesen hat, dass es da eine Hassgruppe gibt, die gegen Minderheiten und Schwarze und Juden vorgehen und dass das alles Nazis sind und dass das Gamer sind. Und jetzt ist er auf den Hashtag gegangen und niemand will sich über Juden unterhalten und über Schwarze und alle reden nur über Videospiele und es ist total die scheiß Hate Group und er verlässt es jetzt wieder, weil er auch darauf keine Lust hat. Er kümmert sich lieber um Politik. Und da war ich einfach nur so, wow. So. Oder wir jetzt mal einen Screenshot machen sollen, wa? Ja. Aber vielleicht finde ich es noch irgendwo. Ja, naja, es gab ja auch so Würste wie Davis Lorini oder so am Anfang von Gamergate. Und ja, ich erinnere nur an das semitische Lächeln von Anita Sarkeesian und so ein Mist. Ja, wie hat ein Hasssymbol seinen Weg in Destiny 2 gefunden? Keiner weiß es so genau, aber. Ja, es geht um ein Muster auf einer von den Ausrüstungsteilen im neuen Destiny-Shooter. Ich weiß nicht, wenn du mal scrollst, gibt es sicher irgendwo ein Bild dafür. Und es haben sich irgendwelche Leute ganz schrecklich darüber erregt, weil nämlich es sah aus wie ein Kickstarter-Logo. Ja, oder? Ja. Ja, und es gab natürlich den üblichen Entrüstungssturm von den üblichen Entrüsteten. Und jetzt hat Bungie schon angekündigt, dass man das entfernen wird und bla bla bla. Also es ist auch nur mit, also man kann natürlich schon, man könnte den Eindruck haben, hier sei Kirgisistan oder diese kirgisistanische Flagge zumindest zitiert worden. Aber es bestehen noch deutliche Unterschiede zwischen dem Symbol, das man da sieht, und dem, das normalerweise mit dieser Flagge assoziiert wird. Aber ja. Warum? Warum ist das eine Nachricht in Deutschland, in der Videospiel? Warum wird das als Hasssymbol gewertet? Ja, aber wahrscheinlich, weil die Alt-Right-Bewegung sich im Netz radikalisiert, nehme ich an. Ja, sicher. Ich meine, das macht ja eine Journalistin vom Deutschlandfunk und die spricht mit einem Kommunikationswissenschaftler. Und wenn wir mal eins wissen, dann, dass Kommunikationswissenschaftler einfach die besten Wissenschaftler sind. So. Da steht ja, die sogenannte Alt-Right-Bewegung in den USA haben sich bisher hinter Ironie verstecken können. Ist das jetzt dieselbe Ironie, wie wenn Frau Rambert sagt, lol, lol, it's just a prank, bro, ich will mal Filme, wo möglichst viele Deutsche sterben, oder ist das eine andere Ironie? Nee, das ist gute Ironie, was die Frau Rambert gemacht hat, und was die machen, ist böse Ironie. Ach so, das heißt, klar. Das ist gar nicht für alle dasselbe, sondern wenn die einen das machen, dann ist es was anderes, als wenn die anderen das machen. Ja. Mhm. Ah, okay, dann habe ich das auch mal verstanden. Ich dachte, komisch, ich dachte, das ist halt irgendwie, entweder ist es halt für alle Kacke oder halt nicht. Ja, aber du darfst keinen Zusammenhang auf eigene Faust herstellen. Du musst dich immer an deine lokalen Medienvertreter oder an Parteizugehörige wenden. Bitte keinen Zusammenhang selber herstellen. Genau, denk mal an die Selbstmordraten von Teenagern durch Bullying und Mobbing im Netz. Oh Mann, bin ich froh, dass ich Öffentlich-Rechtliche habe, die mir da immer bei helfen, alles zu sortieren. Oder ja. denk an Gamergate, eine Bewegung im Netz gegen Feminismus. Die Grausamkeit wohnte dem von Anfang inne. Das war leicht, weil es dem inne wohnte in seiner Grausamkeit und Tabulosigkeit. Deswegen war es leicht für 4chan nach rechts zu rücken. Ah ja, und nun hat Pepe als Symbol ausgedient, glaubt Nagel. Mhm. Diese Reaktion ist heute absolut undenkbar geworden, dass jemand Ironie erkennt, wenn sie von rechts kommt, okay? Aber war Charlottesville nicht auch irgendwo ein isoliertes Ereignis? Man kann schon sagen, dass es insgesamt kleiner und isolierter wurde. Was war der Rest? Aber auch militanter. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Aber es war eine Zäsur trotzdem und jetzt sind alle Nazis böse, egal wie ironisch sie was sagen, okay? Kannst du auf jeden Fall kaufen bei Zero Books und das weiß ich zufällig, ist auch der Verlag, der Lori Penny Bücher vertreibt in Großbritannien. Das steht für gute Qualität. Ja, ich glaube schon. Ja, das ist hier von den Femgeeks. Rebooting Gender. Wir hatten auch schon ein paar. genau, die haben das falsch formuliert. Ja. Das ist doch nur ein R und mehrere E's. Ah, nee, das ist ja Rebooting Gender. Genau. Ach ja. Und hier ist auch die Grausamkeiten des Gamergate-Mobs. Die Grausamkeiten des Gamergate-Mobs. Die Grausamkeiten des Gamergate-Mobs. Alter Schwede. Ja, war schon grausam zu sagen, ey, sag mal, halt einfach die Fresse, wenn du keine Ahnung hast, wovon du redest. Ja, das war grausam. Ja, ja, aber es ging um einen Artikel-Serie, wird ja, ne? von Surviving Gamergate. This woman survived Gamergate. Ja, so wie der Rest der anderen Beteiligten auch, bis auf die eine, die Selbstmord begangen hat und von einem Zug erfasst wurde. Aber ich glaube, sonst haben so ziemlich alle Gamergate überlebt. Ich muss ja sagen, ich habe mich mit Gamergate halt immer nur so in der Nachlese befasst und kannte diese Zoe Quinn auch gar nicht und habe da jetzt mich mal ein bisschen reingelesen und war schockiert, dass die halt auch einfach mal knallhart sich für irgendwelche Nacktfotostrecken ins Internet gestellt hat. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn man selber sagt, oh, ich werde im Internet so harassed und Sexismus und bla bla bla, ob ich dann überall noch die rasierte Foot ins Internet stellen muss. Nur, dass die Nacktfotos sind aus einer Zeit davor. Ach so, okay, ja, das wusste ich nicht. Okay. Dann. Aber die wurden ja auch gleich, also es wurde ja dann, als es wurden Nacktfotos von ihr veröffentlicht, die kamen aus Fotoshoots mit einschlägigen Seiten, wo einsame Männer gegen Zahlung einer Gebühr diese herunterladen konnten. Außerdem war es Kunst. Und irgendjemand hat die halt veröffentlicht. Und dann ging aber gleich durch alle entsprechenden journalistischen Outlets ging dann Revenge Porn. Also die hat jemand irgendwie widerrechtlich und hat die dann, um ihr zu schaden. Aber nee, war nicht so. Ist auch schön für dich hier, Zoes Erfahrung als Kind und Teenager, bla bla bla, fühlten sich für mich unglaublich vertraut an. Es hat ja irgendwie erst anonymisiert und dann doch mit der ganzen Identität die Mutter von ihr eine Rezension von dem Buch geschrieben und hat gesagt, sie wünschte, sie hätte nicht so viel schon am Anfang über ihre Kindheit gelogen. Da kann sich dann jeder selber seine Gedanken machen, inwieweit Frau Quinn da die Wahrheit so, ist mit der Wahrheit so genau genommen hat. Ich glaube, da sind höchstens Krümelwahrheit drin in dem ganzen Kram. Es gibt auch dieses Video von Monday and Matt, wo er schon dann halt darüber redet, aber über die Sachen, die wir halt auch schon wissen. Also, was halt sie halt falsch dargestellt hat über die ersten Videos, die er gemacht hat. Weil das ging ja damals auch so ein bisschen los damit, dass sie ein Video von ihm gedmca'd hat, wo er halt nur diese darauf hingewiesen hat, dass es halt diesen Blogbeitrag da gab von dem Ex-Freund. Und auch nicht. So wie leider auch Ella ist, die versehentlich Öl ins Feuer gießen. Ups, da habe ich gerade irgendwie die Jahresfördermenge von Saudi-Arabien aus Versehen ins Feuer gekippt. Ganz zufällig. Als ich alle Leute schlimmer als ISIS genannt habe oder gesagt habe, die gehören in Öfen oder irgendwas. Ganz versehentlich haben die das alle gesagt. Habt ihr eigentlich das mit Devin Farage mitgekriegt? Nee. Für die Leute, die mit Gamergate auch wieder nicht so bewandert sind, das war auch ein Gamergate-Kritiker, Devin Farage, und der hat zum Beispiel das mit dem Schlimmer als ISIS gesagt. Der hat damals für, wie heißen die, Movie-Dingens, Movie Life Death oder so hieß die Seite, geschrieben und ist dann da, nachdem die Hochphase von Gamergate vorbei war, ist er da rausgeflogen wegen Dringelingen, sexueller Belästigung von Frauen. Und letzte Woche hat dann der Chef von dieser Seite, Birth Movie Death, genau so war es, dann gesagt, er stellt ihn wieder ein, weil er will ihm noch eine Chance geben. Das gab so einen Shitstorm, dass er gleich wieder zurückgetreten ist von dem Job. Manche aber das habe ich jetzt auch schon öfter hier gehört, dass irgendwelche ehemaligen aus dieser Szene, dass es da scheint da wohl, ich weiß nicht, komischerweise kommt das immer da raus. Das ist ja wie mit dieser Antifa-Hardcore-Band Wolfdown, wo dann auch rauskam, dass ja eine, ich glaube der Schlagzeuger hat dann ja auch wohl mal die eine Frau gegen ihren Willen vergenusswurzelt. Komischerweise ist das immer bei denen, wo das dann rauskommt und nicht bei den fiesen Gamern. Läuterung. Ja, obwohl, das weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, wir hatten ja auch damals dieses Statement da vorgelesen von diesen Wolfdown-Leuten und das klang halt schon so ein bisschen nach moderner Auslegung von irgendwie sexuellen Übergriffen. Also das, die einzige konkrete Aussage, an die ich mich erinnern kann, ist, ich bin auf dem bayerischen Dorf groß geworden. Mir hat nie jemand beigebracht, wie consensual Sex funktioniert. Echt? Das war aber, nee, das war doch eher anders. Der war doch voll reuig und so irgendwie. Ja, aber das war doch dann eine seiner Begründungen dafür. Also, da ist doch sogar so eine Webseite, da ist doch sogar so ein Blog gehostet worden, wo da die ganzen Nachrichten und die ganzen Artikel, die wurden doch da alle gesammelt. Ich glaube, das kann man bestimmt nochmal irgendwo raussuchen. Ach nee, lass mal. Ja, auf jeden Fall. Die Analyse ist meiner Meinung nach von unglaublichem Wert, da sie nicht nur das Phänomen Gamergate beschreibt, nämlich gar nicht, sondern die Muster aufzeigt, wie und warum Hass- und Diffamierungskampagnen, die man sich ausgedacht hat, im Moment unglaublich gut funktionieren. Und wenn man das, die man sich ausgedacht hat, da ergänzt, dann würde das sogar stimmen. Gegen Online-Harassment zu sein, schützt nicht davor, selbst in der einen oder anderen Hinsicht Täter zu werden. Ja, so wie wissen wir von dir. Du hattest eine crippling Helldump-Addiction, oder wie hieß das Ding? Ja, das hieß so. Das Board, auf dem sie gepostet hat. Oh Mann, hier nebendran aber auch die Links, oder? Bitch Media, Black Girl Nerds, Feminist Frequency, Feministing, Geek Feminism, Mary Sue. Und Women Write About Comics, oh mein Gott, da habe ich gestern einen Artikel draus gelesen. Fantastisch, eine Besprechung von einem Comicbook, in dem es nicht für einen Satz um in den Inhalt des Buches ging, sondern nur darum, wie toll das Buch ist. Keine Kommentare runter, so ein Zufall aber auch. Sowas. Ja, ich glaube, das ist auch diese Seite, wo diese eine Tante da verschreibt. Diese, ja genau, da haben wir sie. Die hat ja auch schon ein paar Mal irgendwie den größten Quatsch geschrieben. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja. Ja, mit der hatte ich auch schon das ein oder andere Gespräch zu Gamergate-Zeiten, aber da kommt nichts bei raus. Die frickeln Helga. Mir da alle zu viel. Helga ist doch Helga Hansen bestimmt. Die Ingenieurin bestimmt, ja. Und Biologin. Geh doch auf Helga bei Twitter, dann weiß das wahrscheinlich. Ja, das ist sie. Siehst du? Ja. Ja, das ist auch wieder von einem Zuschauer. Wie war das? Affenkultur X? Nee, Affenzirkus X, glaube ich. Österreich hat jetzt auch endlich eine Stelle mit 5 Personen, die Opfer von Internethass und Überlebende von Gamergate beraten können. Und diese 5 Personen sind auch ganz gut ausgestattet. Die haben bis für ein Jahr Operation haben sie 470.000 Euro bekommen. Finde ich okay. Mhm. Weil nämlich das Ziel dieser fiesen Gewalt im Internet ist es, Mädchen und Frauen mundtot zu machen. Mhm. Mhm. Das hat Männer auch häufiger betroffen. Mhm. Nee, ja, vor allem Frauen sind stark betroffen. Das ist ja der ewige Talking Point von denen. Ja, und da habt ihr die Nummer, wo ihr anrufen könnt, wenn im Internet die Leute gemein zu euch sind. Was haben sie gesagt? Ja, das ist doch Hate Speech. Der Schlampe haben sie dich genannt, der hast schon mal überlegt, ob das vielleicht verdient hast. Ja, aber musst du so ein bisschen mit Schmäh machen, die Beratung, finde ich. Ja. Tja, was machen du die? Du musst dann einfach so einen kurzen Rock anziehen und dann rausgehen. Ja. Ins Internet. Ja, hier auch, sie werden auf Facebook beschimpft, weil ihr Name ausländisch klingt. In Chats fallen ihnen häufig herabwürdigende Kommentare zu ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung auf. Sie fühlen sich bedroht, weil sie in Internetforen Gewaltandrohungen gegen ihre Gruppe lesen. Ihre Gruppe, ja. Gruppenbezogen praktisch, ne? Also, weißt du, was ich meine? Menschenfeindlichkeit. Also auch persönlich muss man schon ein bisschen komisches Zeug schreiben, damit man sowas kriegt, oder? Ja. Aha. Was ist Hass im Netz? Was ist Hass im Netz? Leg mich am Arsch. Wir könnten noch Liebe organisieren irgendwie. Ach nee. Warum braucht es eine Beratungsstelle? Dann so ein langer Text hier. So ein langer Scheißtext. Was ist im Netz allgegenwärtig? Und mit Sternchen hier. Hässlich. Ich bin so hässlich. So schrecklich hässlich. Ich bin der Hass. Jeder Sternchen, Usen, Sternchen, Ring. Mann. Ja, das unterstützt und berät. Okay. Angehörige von benachteiligten Gruppen. Angehörige von benachteiligten Gruppen über Falschmeldungen. Ach scheiße, bräuchte ich da gar nicht anrufen, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Oder bist du eine MitarbeiterIn von Organisationen, die mit diesen Personengruppen arbeiten? Ja, und dahinter steht halt dieses Zara. Das ist die wunderschöne Webseite. Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Rassismus melden. Das ist echt wie in der DDR, oder? Ein scheiß Kontaktformular. Kannst bis zu 30 Megabyte Video mit hochladen. Cool. Leck mich am Arsch. Nein. Wollen wir bitte jetzt live dort etwas eintragen, dort eine Fake-Meldung abgeben? Nee. Wir sind keine Österreicher. Wann immer, wo im Internet, wer war beteiligt? Intersektionale Feministen. Männer. Was ist das? Sie haben in ihrer Ideologie Weiße als privilegiert, also quasi Übermenschen, betitelt. Und alle anderen als Untermenschen. Mann. Woher kennen Sie das? Aber Zara? Schön hier Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail. Ja, aber es sind keine Pflichtfelder. Wahrscheinlich kannst du hier noch einen Coupon-Code eingeben. Mein Name ist Lass Miranda, denn sie will, ja. Also nach dem vierten gemeldeten Rassismus kriegst du dann, ist der fünfte umsonst. Na, ich werde da nachher schön meine Meldung reinhauen. Das ist so der alte Klingelstreich-Swagger, weißt du, wie wenn man früher um die Häuser gezogen ist mit 8 Jahren und dann hat man Klingelstreiche gemacht. Ach, was waren wir böse damals. Ja, oder Telefonanrufe. Hast du aus dem Telefonbuch jemanden angerufen, dann ist er rangegangen, dann hast du Penis gesagt, dann hast du aufgelegt. Mich interessieren jetzt brennend die Ausnahmen vom Gebot der Gleichbehandlung. Hey, positive Maßnahmen. Affirmative Action. Oh Mann, positive Diskriminierung. Geil, also wenn ich das richtig verstehe, ist. Nur weil ich schwarz bin, ist mein Schwanz unglaublich lang. Das finde ich richtig scheiße. Wenn ich das richtig verstehe, ist in Österreich tatsächlich die positive Diskriminierung erlaubt, ja. Also mit diesen Worten. Weil die positive Diskriminierung für eine Gruppe natürlich keine negative Diskriminierung für die jeweils andere Gruppe ist. Nein. Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Ja, wenn der andere wählen darf und du nicht, dann bist du ungleich behandelt und das ist Rassismus. So, das kommt vor. Und die Religionsfreiheit, die super tolle, die meines Erachtens nach keine einzige andere Freiheit stechen dürfte. Also, es kann ja meinetwegen so sein, dass die Leute Religionsfreiheit haben, dass es eine eigene Sache ist. Aber wenn es da um Abwägung geht, dann gewinnt für mich alles. Aber wirklich alles. Zara ist gefördert von der MA-17. Das ist doch sicher irgendwas Staatliches. Das klingt nach einem Gewehr. Die MA-17 jetzt mit Vollautomatik. Und einem Zara-Logo auf der Seite. Und hier haben sie auch noch den Religionskram drin hier. Ja, läuft auch die Frage. Katholischer Pfarrer eignet sich nicht, die israelische Kulturgemeinde zu leiten oder Pressearbeit für einen muslimischen Ja. Fuchs zum Fuchs, Gans zum Gans und Wiesel zum Wiesel, oder wie war das? Zara zu Zara. Und das fand ich auch geil, dieser Rassismus-Report, der hier erstmal anfängt mit irgendwelcher Reklame. 2 Ausgaben gratis. FM4 Radio ist ein Radiosender, den ich früher immer richtig gerne gehört habe. Aber der auch grauenvoll war, auch zu Gamergate-Zeit. Und voll mit irgendwelchen Idioten. Die Wiener Integrationswoche, Tag der Vielfalt. Ein Projekt von WUM Media, was bestimmt irgendein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Die ist sind doch sicher vom Peng-Kollektiv. Oder das. WUM Media. Demokratie leben hier, gibt's ja auch. WUK. WUK. How to live together. Kunsthalle Wien. Ja, so sehe ich auch aus. Oh Mann. Rassismusfreie Gesellschaft. Spenden Sie gegen Rassismus an Zara. Das ist ein Ablassbrief, den du kaufen kannst wahrscheinlich. Zara Ablassbrief für rassismusfreie Gesellschaft. Schöner Vergleich. Oh Mann, das sieht auf jeden Fall so aus, so hochoffiziell. Investieren Sie doch mal anders. Oh Mann, und jetzt kommt hier Statistik. Alles rassistisch, sagen wir. Alles ist rassistisch. Editorial, liebe Leser, Sternchen innen. Alles ist rassistisch hier in diesem Land. Keiner mag uns, das muss Rassismus sein. Rassistische Vorfälle im öffentlichen Raum. Ab Seite 65, Sprache als Gewalt, ja. Gut, Sprache als Gewalt. Was sind die hier? 50% der Klientinnen waren Frauen, 38% Männer. Wie? Warum macht man denn irgendwas für die? Sind die nicht schuld? Das ist schon mal ein Fortschritt, ne? Diskriminierende Postwurfsendung. Anpöbelung wegen Kopftuch. Wo war das mit der Gewalt? Hab ich nicht neulich auch irgendwo gelesen, Fotografien sind auch rassistisch, weil wir es bis jetzt immer noch nicht geschafft haben, unser Fotografiewerkzeug so auszurichten, dass auch Schwarze vernünftig abgelichtet werden können. Chris, das hatte ich dir geschickt. Das ist, glaube ich, irgendwie mal runtergegangen. Ja, ich glaube schon. Ich suche das mal raus und poste das mal in den Chat, dann könnt ihr euch später noch damit begnügen. Hasskommentar auf der Seite eines Politikers. Flüchtlingsfeindliche Falschmeldung. Jetzt schlafe ich gleich ein. Und Workshops macht Zara auch. Digitale Zivilcourage. Wie erkenne ich Fake News? Fehler drin sind, die von der ARD oder ZDF sind. Verwenden gegenderte Sprache. Das hilft sicher. Wie kann ich selbst aktiv vorgehen? Wie kann ich Opfer unterstützen? Ja, Spenden an Zara wahrscheinlich. Stand da irgendwo eine Zahl, wie viele Fälle insgesamt gemeldet wurden? Vielleicht, aber... Also Statistiken, die, wo alle Zahlen gerade enden, so zum Beispiel. Die machen mich immer ein bisschen stutzig. Da denke ich immer, wahrscheinlich ist es nicht mehr als 50 Antworten gewesen oder so. Beschmierungen sind das, ja. Herr L. spaziert im Frühjahr zu einer Parkanlage. Dort findet er eine Hundeverbotstafel, die auf rassistische Art und Weise verändert worden ist. Statt Hunde verboten steht dort Muslime verboten. Die Islam ist keine Rasse. Mein Gott. Die Hunde Herr B. schon. Notiert sich die Wagennummer. Ich stelle mir dann immer so alte Omas vor, die nichts anderes zu tun haben und früher bei der Staatssicherheit auch alles aufgeschrieben haben. Rechtsextreme Postkarte. Geht's den Flüchtlingen gut? Geht's uns allen gut? Aha. Warte mal, ist das Werbung für die Kommunistische Partei in Österreich? KPO. Den Flüchtlingen gut? Geht's uns allen gut? Ist das die Kommunistische Partei in Österreich? Ich denke schon. Ruf mal einmal auf, KPOE. Ja, ist es. Verdammte Scheiße, die Leute sagen, ich hab nicht immer Kulturmarxist. Nein, einfach nur nein. Mensch ist. Das ist nicht Werbung für die Kommunistische Partei in Österreich. Mensch, in diesem weil Scheiß. Der Mensch ein Mensch ist, ist von Brecht. Aha. Es gibt's doch nicht, Alter. Es ist wie ein schlechter Witz, Mann. Das darf nicht wahr sein. Das ist das, was ich vorhin meinte, so, weißt du, man macht sich über irgendwas lustig und in Wirklichkeit passiert es gerade irgendwo schon. Es ist einfach, es sind alle Schranken gefallen. Jeder Schwachsinn, den wir uns ausdenken, wird Realität. Ja, schon erstaunlich, wo die überall ihre Finger reinkriegen. Oh Gott. Ja. Hilfe. KPÖ. Was der scheiß Wirbelsturm ist auch hier. Wie, was ist hier Klassenkampf Wirbelsturm? Mit uns verbieten wir Wirbelstürme. Kuba braucht Solidarität. Okay. Genau, ach so, ja gut, das macht Sinn. In Guantanamo kam es zu starken Überschwemmungen. Waterboarding. Aber es gibt auch schon KPÖ Plus jetzt, also sie werden auch schon endlich progressiv. Das ist KPÖ Katholizismus. Oh Mann, ey. Das ist doch nicht normal. 470.000 Euro für ein Jahr. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Für den Grütz hier dann. Witze, das, da war was über Witze. Das Geld könnte man doch in der Documenta wesentlich besser anlegen. Rassismen werden in Witze verpackt, ja. Rassismen? Überhaupt nicht für die Löhne drauf von den drei Beteiligten. Oder was, ne? Fünf, ja, ich denke mal. Und also, für ein repräsentatives Büro ein bisschen rumfahren in der Gegend. Halt. Ja. Also wenn Rassismus so in Witzen und Ironie verpackt wird, dann sowas wie, ich will filmen, wo doch... Ah, nee, das hatten wir vorhin schon. Bomber Harris, Feuer frei. Ah. Viktimisierung. Was ist das? Von der Stadt Wien. Von der offiziellen Tourismusorganisation wahrscheinlich von der Stadt. Ach, so wird das nichts beim Anschluss. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Mach dich stark. Oh, ja, aber da sieht man mal. Und Amnesty International. Ja. Vielleicht sollte die Documenta auch irgendwie so viel Werbung haben, dann würde die auch nicht so viel Verlust machen. Vielleicht sollte die Documenta einfach noch reinnehmen, irgendwie Kunstausstellungen und Aktivismus gegen Gewalt gegen Frauen. Das wäre eine Idee. Ja, kriegst du Fördergelder damit jedenfalls locker. Ja, und hier wieder mal Abteilung Schilder und Co. Also Schildbürgerstreiche. Eine Beratungsstelle in Deutschland kooperiert mit einem umstrittenen Imam. Das ist ja Osama, oder nicht? Sein Bruder, ne? Osama war ja kein Imam, oder? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Auf jeden Fall sind halt Leute von ihm irgendwie zum IS gekommen und er gilt halt als orthodoxer oder konservativer Imam und man arbeitet mit ihm zusammen, weil wenn nicht er, wer dann, wüsste genau, was Jugendliche, die Halt suchen wollen und irgendwie ja. Ist es halt so, Deradikalisierungsnetzwerk arbeitet dann halt mit einem zusammen, der die Leute radikalisiert. Also man muss sich das mal überlegen, das wäre, als würde sich die Kahane einen ehemaligen SS-Offizier holen. Weil der hat ja dann bei den Nazis viel mehr Gewicht als ihr Wort. Ja. Also das ist die mentale Gymnastik, die man machen muss, damit einem das sinnvoll vorkommt, einen radikalen, salafistischen Imam zu nehmen und ihn auf Kinder loszulassen. Ihm Kinder auch noch zu schicken nach Spanien in so ein Projekt, wo die dann bei ihm wohnen sollen. Ich verstehe nicht... Ja, weiter unten ist auch eine Islamismus-Expertin, die die ganze Aktion als blauäugig bezeichnet hat. Ach was. Das ist aber sehr freund. Und die ist sogar noch Experte. Außen antwortet europäisch. Du bist ganz schön laut gerade irgendwie, okay, und hast so ein bisschen, ja, Nebengeräusche. Da muss ich jetzt wieder zu machen, ja. Ja, also da war auch die Geschichte, dass dann zum Beispiel einer von den Jungs, den sie ihm geschickt haben, gesagt hat, er wäre da unten irgendwie, hätte ein Zimmer bekommen und den Typen nur alle paar Tage gesehen und er wäre da eigentlich sich selber überlassen worden. Und dafür hat dieser Kaspar wahrscheinlich noch ein Honorar kassiert. Ja. Also damit tust du dir eigentlich einen Terror selber züchten. Du tust Leute, die fragwürdig sind, auf die Gehaltsliste stecken, damit du dann genügend Radikalisierte am Rumlaufen hast. So. Also ich weiß nicht, manchmal sind die Sachen wirklich so dumm, dass ich mich wundere, ob das tatsächlich nicht gewollt ist. Also wo ich einfach eine böse Absicht unterstellen muss. Und wenn ich dann ja, die wollen so sowas viel lese, ich kann ja, so dumm können doch die Leute nicht sein. Also Die wollen den Hass gegen den Islam schüren, damit man endlich wieder einen neuen Krieg führen kann. Ah. Habt ihr wieder eure Hüte nicht auf? Nö. Wieso? Mutig sind wir jetzt alle. Wenn eins immer schon mal ein eindeutiges Anzeichen dafür ist, dass irgendwas richtiger Bullshit ist, dann, wenn man sich als Titel irgendein Wort nimmt und das einfach anders schreibt, um fancy zu wirken. Außerdem gibt es hier wieder so einen Stern. Ja, dann weißt du, 9 von 10 Fällen weißt du gleich, dass das wahrscheinlich irgendwie ziemlich behindert ist. Ein gelber Stern, das kommt natürlich immer gut. Meistens hat es noch irgendwas mit SPD oder Grünen zu tun. Alle Kinder sollen in der Schule Zugang zu Kunst und Kultur haben. Mhm. Sagt Mutig. Mutig ist eine GmbH, die zu großen Teilen von der Mercator-Stiftung finanziert wird. Ah. Junge Islamkonferenz ist zum Beispiel eines der Projekte, so bin ich darauf gestoßen. Die haben nämlich die Frau Wiezorek gefragt, ob die nicht auf der jungen Islamkonferenz sprechen möchte. Mhm. Ja, frage ich mich jetzt halt, Kunst und Kultur und gleichzeitig eine Islamkonferenz, wo man doch eigentlich weiß, dass zum Beispiel der Islam schon mal beschränkt, welche Kunst du machen darfst, welche Kunst du sehen darfst. Musik ist im traditionellen Islam auch was rein dem Gottesdienst oder halt der Religion vorbehalten ist und so weiter und so fort. Wie passt das zusammen? Ja, hast du Martin Schulz im Kanzlerduell nicht zugehört? Oh. Da hat er doch. Ich hab's gar nicht geguckt, weil so einen Dreck gucke ich mir nicht an. Er hat doch dann auch irgend so ein islamischen Philosophen zitiert und hat dann davon geschwärmt, was doch der Islam für tolle kulturelle Errungenschaften hat, und da dem könne man sich doch nicht so richtig verschließen, und in 100 Jahren, da wird keiner mehr sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann wird das gar keine Frage mehr. Im Hintergrund würde ich jetzt gerne statt den Helikoptern das Geräusch explodierender Sprengsätze in turmhohen Buddha-Figuren abspielen. Ja. Oder so Steine, wie sie in Palmyra vom Baal-Tempel zusammenfallen nach dem Sprengen oder so. Das ist halt auch der Islam. Und das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht ist. Er verfolgt nämlich genau die Regeln, zerstört Götzenbilder etc. pp. Na, ich würde da gerne mal mit so Leuten drüber reden, aber ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder Videos gesehen von diesen Menschen, die mir sagen, sie haben keine Lust mehr und keine Kraft mehr zu reden. Sie wollen nur noch, dass alle ihnen Recht geben und die Schnauze halten und nur noch zuhören. Ja. Also es war eigentlich nur so aus der Reihe, wie viele Stiftungen gibt es eigentlich noch, die diesen Blödsinn machen? Ja, Humboldt-Universität Berlin fördert das auch. Also wenn die eigentlich. Es heißt Forum und Multiplikatoren-Netzwerk. Ja, Ding, die Mercator-Stiftung, die tut ja auch Stipendien für sowas wie Gender in islamischen Religionsunterricht, für Institut Islamische Theologie, tralala und so vergeben. Also, jetzt sollen wir auch eine Stiftung gründen oder so. Ja, und hier, ne? Haltung statt Herkunft. Geht wählen, liebe Kopftuchmenschen. Ja, der Spiegel hat ja auch so eine komische Offensive gefahren für Jungwähler. Der gleiche Artikel erscheint irgendwie jeden Tag immer wieder, warum ihr wählen gehen müsst oder so. Ja, ich würde sagen, als junger Muslim lieber nicht zu der Veranstaltung gehen, sondern sich lieber das Video hier angucken vom Hamad Abdel Samad. Das ist meine Empfehlung. Ist das aus der Welt? Da ist das erschienen, ja. Der ist übrigens der Beweis dafür, dass es Gott gibt. Ja, wieso? Ja, der junge Gott da. Ja, das ist mir begegnet. Das Journalismusforum 2017 in Köln. Oh Gott. Und da sind hier diverse Leute dabei, die wir auch schon kennen. Frau Schajani. Boing. Frau Schajani, genau. Und dann von der Zeit jemand von... Nein, geht das hier nicht weiter? Wo haben wir denn? Da finde ich Schajani nur schon sehen. Und hier haben wir die Frau Mikisch. Mikisch, oder wie auch immer die heißt. Das war die Dame von... ihr habt ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Das ist vor allen Dingen die Frau, die mit ihrer geballten Inkompetenz diesen zweiten Fünfkampf-Wahlduell-Krebs komplett in Grund und Boden moderiert hat, weil die sich einfach dumm wie ein Sack Scheiß angestellt hat. Also, dass solche Menschen halt tatsächlich irgendwie vor Kameras dürfen, so dilettantisch, wie die sich benehmen. Die macht doch einen Presseclub manchmal, glaube ich. Auf jeden Fall sind diese... Die könnt ja mal so ein Jahr oder 10 Auszeit nehmen von allem und sich einfach irgendwo allein in ihr Zimmer setzen. Und weinen. Ja. Du hast dein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Das ist aber ziemlich misogyn. Also hier, nur weil sie Frau ist. Nee, wenn sie ein Volker Doha darf auch nach Hause gehen und weinen. Mhm. Jetzt nicht mehr misogyn. Also ich finde, es ist stark, wenn Leute Gefühle zulassen. Ich weiß gar nicht, was da dann frauenfeindlich sein soll. Genau. Vor allen Dingen, wenn einem bewusst wird, dass man so ein Schwachmat ist, dann sollte man die Gefühle einfach zulassen. Einfache Sprache in der journalistischen Praxis, Wahnsinn. Ja. Einfache Sprache in Wahlprogrammen haben wir ja schon gehabt. Das ist ja im Buch genug gewesen. Die gibt es schon länger. Ich habe noch eine Seite in Pidgin-Englisch veröffentlicht. Ein Partner beim Journalismusforum ist unter anderem die Internationale Gesellschaft für Diversity Management e.V. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall, das andere ist oft das gleiche. Innen- und außenpolitische Berichterstattung. Was? Hat die Dame hier Nein, gemacht. Also Außenpolitik ist bei uns in der Berichterstattung furchtbar ekelhaft. Das ist grausam, das zu lesen. Also es ist einfach nur ekelhaft. Jedenfalls, wenn du da mitmachen willst bei dem Kram hier am 7.11., dann 290 Euro hängen. Ich glaube, wir können uns, glaube ich, einfach darauf einigen, dass zu einem absoluten Großteil deutsche Medien halt einfach gar nichts können. Wir können keine Nachrichten, wir können keine guten Leitartikel, wir können keine Unterhaltung. Aber Haltung. Ja, wir haben, also wenn wir eins haben, dann Haltung. Wenn auch schon alles andere. Die haben einfach Unterhaltung gehört. Aber eine stramme Haltung. Die haben Unterhaltung gehört und sich gedacht, das klingt gut. Haltung nehmen wir. Bleibt kleben. Ich finde das so lustig, weil ich wusste das gar nicht. Das wird hier von diesem Training, von der Medienakademie irgendwie von ARD und ZDF veranstaltet. Und eine von den zwei Stellen, die haben, ist bei mir in Hannover. Das war mir gar nicht bewusst. Aber auch wie geil, ne? Also Lesben- und Schwulenverband, Caritas, Aktion Mensch und AWO. Ja. Das sind die Unterstützer. Okay. Ja. Und Caritas vor allen Dingen und der Lesben- und Schwulenverband auch natürliche Alliierte. Ich verstehe den Zusammenhang. Also okay, das mit dem Büro, leichte Sprache. Sind die alle vielleicht nur wegen der leichten Sprache, also hier die drei rechts nur wegen der leichten Sprache dabei? Wirklich, ja. Und oh Mann, das für Köln ist bestimmt auch wie eine Gay-Sache dabei. Ja, aber Frieden und Wohlstand und alles. Ja, und das ist auf jeden Fall hier der ultimative Krebs. Wunderbare alte Kackseite hier. Das ist die Internationale Gesellschaft für Diversity Management e.V. Ja, ein bundesweites und internationales Netzwerk mit Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Verbänden und NGOs. Wir sind überall. Gott, dieses Layout. Die sind da die Borgs, die werden assimiliert werden. Genau. Ihre Diversity wird unserer Kultur hinzugefügt. Für Diversity haben sie ganz schön viel White Space im zweiten Absatz. Ja. Ja, der Schwarze bekommt auch nur durch das Weiße seine Bedeutung, ne? Also geht gar nicht. Scheiß Rassismus. Diversity Management ist die Auseinandersetzung von Unternehmen und Gesellschaft mit der eigenen Vielfalt. Nee, das ist ein dummer Kunstbegriff, den Leute geschaffen haben, um Geld zu verdienen damit. Genau. Ja, das Vielfalt ist der Motor von gemeinsamer Kreativität und Innovation. Blödsinn, das ist einfach Blödsinn. Was ist das jetzt im Pidgin-Englisch? Und nie kriege ich dafür eine sachliche Begründung. Weil ich mir das wünsche. Das ist eine Wunschvorstellung. Okay. Genau, das hört sich gut an. Weißt du, da läuft dann irgend so eine Tante mit Gender Studies Degree durchs Büro, läuft so rum, guckt durch die Gegend und denkt sich dann so, ah, ja, irgendwie fehlt ja dann doch noch so ein Schwarzer, das wird optisch gut ins Bild passen. Da müssen wir mal Diversity reinbringen. Vielleicht können wir da einfach ein paar Inneneinrichter umschulen. Dann könnten wir auch Schulen helfen. Ja. In den USA ist Diversity Management im hohen Maße mit den Themen der Affirmative Action verknüpft. Auch hier stand jedoch stets ein Gedanke im Vordergrund, nämlich, dass eine konstruktive Anerkennung von Unterschieden zwischen Menschen zunächst einen Wandel in den Köpfen erfordert. Deswegen muss ich kurz mit der Säge dran und dem Spachtel und dann mache ich es wieder zu und dann können Sie weitermachen. Wandel in den Köpfen, der muss halt, ein Wandel in den Köpfen kann halt nicht verordnet werden von einer Management-Bullshit-Firma oder irgendeinem Verband. Ja, aber was heißt kann? Also ich würde schon sagen, sollte auch nicht. Also sollte auch gar nicht probiert werden. Nee. Ja, das fand ich auch sehr schön, ihr theoretisches Fundament. Boah, diese Stockfotos. Ja. Diversity Management bedeutet ein Umdenken in einer Weise, wie gesellschaftliche und organisatorische Prozesse gesteuert werden. Das Diversity Management ist in uns und um uns herum. Es muss guck immer mal, das vorne ist die asiatische Bewerberin, die wegen ihrem Privileg den Job gekriegt hat. Ja. Und die drei Enttäuschten da hinten gucken doof. Die gucken schon doof. Stimmt. Nur der Weiße hat es verdient. Und es gibt die Asiatin möchte ich auch zusammenarbeiten. Ja, aber wollt ihr denn nicht die Anwendung von Evaluationsprinzipien auf Steuerungsprobleme? Doch. Was? Wollt ihr die konsequente Anwendung von Evolutionsprinzipien auf Steuerungsprobleme? Evolution ist die laufende Entstehung von Neuheit durch kreative Variation und Selektion. In Strukturen, die selbst dem ständigen Wandel unterliegen. Wettbewerbskonzepten, wie sie in der ersten historischen Welle der Übertragung des Evolutionskonzeptes in den Sozialwissenschaften stattgefunden haben. Moment mal, was? Die moderne ökonomische Evolutionstheorie fragt vielmehr nach der Entstehung von Ordnung aus spontanen schöpferischen Prozessen. Ja, darum geht es nicht. Es geht nicht um eine Radikalisierung von Wettbewerbskonzepten, meinen die Leute hier. Das Lustige ist, sondern es geht um Kulturmarxismus. Das ist der totale Adorno-Scheiß. Ja, sie weist Bezüge zur kybernetischen Systemtheorie auf. Das grundlegende Argument für Produktivität. Einigen wir uns darauf, dass das inhaltlich Beste an diesem Artikel das Foto von der Asiatin ist. Ja, voluntary, genau. Wir sehen Menschen als Person, die Probleme erst erkennen muss, kreativ völlig neue Handlungsmöglichkeiten schafft und vor allem in der Lage ist, die geschickt durch Gestaltung von Ordnung selbst in die Hand zu nehmen und Restriktionen zu überwinden. Hast schon toll geschrieben, gibt's nichts. Genau. Wir müssen die Restriktionen überwinden. We have nothing to lose but our chains. Guck doch bitte mal rechts da von Marx. Im Seitendings in die Diversity-Infothek. Das finde ich auch ein gleich. Also der Text hat auf jeden Fall den Preis gewonnen in der Kategorie, wie kann ich möglichst viel schreiben und aber möglichst wenig sagen. Auf jeden Fall, wir sehen den Menschen als Person, die Probleme erst erkennen muss. Ja. Andere Personen nicht. Wir zeigen die dem. Everything is sexist. Everything genau. is racist. Sonst kannst du die Restriktion nicht überwinden. Das geht halt nicht. Doch, kannst du. Doch. Durch Geschick und Handlung und Ordnung und Dingsbums. Ja, im engsten Sinne ist Diversity Management zunächst eng mit der Personalwirtschaft verwoben. Alter, die Stockfotos. Ich krieg. Und das Dollar, wenn ich noch. Ist das hier der Farrell da rechts? Und das ist sieht auf jeden Fall richtig aus wie Whitey Whitebrot. Und das ist ja das Ding auf jeden Fall. Die unterdrücken den vor allen Dingen total. Guck mal auf das Bild da. Also literally oppression. Aber da siehst du wieder, das ist wieder White Feminism, ja? Die Schwarze dann nur als Ally duldet, aber die ihre Hand muss oben sein. Genau. Die hat auch einen Perlecatcher. Ich wette, die Schwarze hat keinen Perl. Also, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, schließlich geht es. Es ist sicherlich inzwischen unstrittig, dass unter den Bedingungen der Volatilität, Unvorhersehbarkeit und Komplexität der wirtschaftlichen und politischen Prozesse der Gegenwart und Zukunft jedes Unternehmen ein Maximum an Flexibilität und Aktionsfähigkeit erreichen muss. Das ist ja wohl unstrittig, oder? Ja, schließlich geht es um Menschen und Unternehmen. Und das ist diese Sache mit dem Corporatism, was der Louis Levaux immer sagt, was ich auch sehr richtig finde. Das hat diese ganze progressive Strömung so übelst mit Unternehmenssprech voll ist, ne? Also so eine unheilige Allianz irgendwie aus Politikkram, Neomarxismus und Unternehmenssprech. Ja. So ein, das ist völliger Grütz. Starre, zentralisierte und hochintegrierte Unternehmensstrukturen können dies nicht leisten. Netzwerke sind stattdessen fluidisch und ständig reorganisierbar. Oh Gott. What the fuck? Ihr redet da einfach nur irgendein, das ist wie wenn bei Star Trek der Antriebskern rekalibriert werden. Ja, als ob es in den Firmen keine Netzwerke gibt. Ja, das sind die Old Boys Clubs, das sind die Netzwerke da. Aber ein wesentliches Anliegen von Diversity Management besteht daher darin, die Identität von Mitarbeiterinnen und Unternehmen zu thematisieren und zu gestalten. Was? Identity Politics 3000. Identität von Mitarbeitern gestalten? Ja. Seid ihr noch ganz dicht? Ja. Wir brauchen einen festen Boden der persönlichen Identität. Du bist schwarz. Einer geschrieben, der sich verstanden hat, was er geschrieben hat oder so. Du bist schwarz. Und deshalb greift das Diversity Management weit über die Stelle und Position einer Mitarbeiterin aus. Um die Rolle von Menschen für das Unternehmen zu gestalten. So, du bist jetzt unser Queerboy. Ne? Zieh dir mal ein rosa Hemd an. Aber ich stehe doch auf Hals, Maul. Wir haben das jetzt entschieden, wir haben es jetzt gestaltet. Das wird dann die neue Stromberg-Staffel, dreht sich dann darum, wie dann Diversity Stromberg damit beauftragt wird, Diversity Management durchzusetzen. Reicht aber auch über die Dimension der Führung und Personalwirtschaft weit hinaus. Diversity Management thematisiert auch den Ort des Unternehmens in der Gesellschaft. Moment mal, die Perle ist hier oben. Die Schaffung einer gemeinsamen dritten Kultur ist daher ein zentrales Ziel von Diversity Management. Bildlich gesprochen, jeder Jeck ist anders, aber im Karneval verstehen sie alle. Okay. Habt ihr verstanden, ne? Die dritte Kultur. Wer bezahlt den Scheiß? Wer bezahlt? Diese Nummer hier mit dem Ort des Unternehmens in der Gesellschaft, da sehe ich jede von diesen Kampagnen von wegen, entlasst den, er ist ein Nazi. Oh nein, ruft er an und oh mein Gott, er hat eine Meinung, die uns nicht gefällt. Ja, die Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft. Ihr müsst alles gut machen. Da ist ja ein Satz, ein Knaller nach dem nächsten. Das Unternehmen muss mehr sein als ein Ort des Geldverdienens und der Erreichung materieller Ziele. Es muss zu einem Ort werden, an dem auch die Bedürfnisse der Persönlichkeit der MitarbeiterInnen Beachtung finden und teilweise befriedigt werden. Sag mal. Ja, aber das ist doch schon so. Verdammt nochmal. Aber das, wo arbeiten? Nein, warum? Was soll denn das, wenn ich in der Autowerkstatt arbeite? Ja, wenn ich als Schrauber in der Autowerkstatt arbeite, dann hat sich dieser Scheißladen nicht um die Befriedigung meiner persönlichen Bedürfnisse zu kümmern. Sondern natürlich Autos zusammenschrauben, weil du gerne schraubst. Und dann ist das schon, also man sucht sich den Job ja auch ein bisschen so aus, wenn man kann. Und nee, ich glaube, das ist nicht, was damit gemeint ist. Ich glaube, damit ist gemeint, du sollst in deiner Identität schön gepampert werden. Genau. Und wenn du Muslim bist, dann musst du natürlich da auch fünfmal am Tag mit dem Kopf Richtung Mekka beten, ja, und wenn du was weiß ich bist, dann... Und du musst auch Anerkennung kriegen halt von den anderen, vom Chef auch. Sei denn, sie haben gebetet. Sei denn, du bist weiß, dann müssen sie dir das Gehalt kürzen. Ja. Bei Denkmal an den Ort des Unternehmens. Dann der Prayer Room eingerichtet. So, wo soll ich jetzt nochmal die Diversity-Infothek, ja? Ja, Coaches brauchen die Diversity-Brille über den Umgang mit Vielfältigkeit. Ich glaube, das Schöne ist halt, dass die magische Zauberkraft des Kapitalismus wird halt Unternehmen, in denen sowas angewendet wird, relativ schnell von alleine aufklären. Also, naja, aber was ist, wenn die zu too big to fail sind, wie Google, Apple ja. und so? Ja, das würde ich schon sagen. Also da kann so einiges Fall. Passieren. Da kann so einiges ja. passieren. Und du kriegst ja auch, ich meine, ja klar, also es ist zwar dann doof, dass du dir wen anders suchen musst, aber im Prinzip ist ja jeder irgendwo ersetzlich. Ne? Also wenn du dann ja. hinterher irgendwie die Entscheidung treffen musst, ob du jetzt einen guten Mitarbeiter gehen lassen musst und den anderen suchen musst oder ob du halt eben irgendwie negativ Presse hast, weil irgendwelche Leute mit Journalistenfreunden irgendwie meinen, sie müssen gegen deine Firma Stimmung machen oder so. Das ist halt die Frage. Ja, also das ist die Diversity-Infothek hier. Noch so viele schwierige Sätze. Coaches brauchen die Diversity-Brille über den Umgang mit Vielfältigkeit. Ihr müsst euch eine ideologische Brille aufsetzen. Ja. Ja, nur noch mal zur Erinnerung, ne? Das ist das, was die FDP im Wahlkampf stehen hat, dass wir das fördern möchten. Finde ich gut. Hervorragend. Diversität ist Stärke. Ja, weiß man halt auch nicht, auf was für Umwegen das da irgendwie ins Wahlprogramm gespült wurde. Ja, das ist wohl wahr. Also ich glaube, wenn du die meisten Leute halt anhauen würdest und sagen würdest so, ja, bist du dafür, dass irgendwie alle Leute teilnehmen dürfen und oder bist du dafür, dass irgendwie ausgegrenzt wird? So, ja, da bin ich, das ist wahrscheinlich so wie mit dieser, ja, bist du für Gleichberechtigung von Männern und Frauen? Ja, dann bist du ein Feminist. Ja, und bist du dafür, dass die Leute nicht benachteiligt werden? Ja, dann bist du für Diversity. Ja, da muss man aber, das muss man, glaube ich, fairerweise nochmal dazu sagen. Ne? Also das ist mitunter gar nicht so schwer, wie man denkt, als engagierter Zirkel innerhalb einer Partei, das Parteiprogramm auch mal mit zu beeinflussen. Das geht leichter und schneller in allen Parteien, außer in der CDU, da wird ja das Wahlprogramm von Peter Altmaier geschrieben. Aber in normalen Parteien, wo das halt durch die Gremien wandert und so, da kann das eventuell schon mal ganz flott gehen. Ja, naja. Keine Ahnung. Also ich habe diese ganzen Kämpfe. Trotzdem bezeichnend, dass diese ganzen Kämpfe in der Piratenpartei miterlebt und ja, also klar, es kann viel Schrott rein, aber es kann auch viel Schrott nicht rein. Also nur weil du da irgendwie so ein paar Leute hast, kommt immer drauf an. Ja, aber guck mal, das ist ja das Problem an diesem ganzen Kladderadatsch, ne, dass du halt, es klingt ja halt immer erstmal nicht böse. Ja. Na, und wenn du dann halt, und du weißt es selber als jemand, der schon mal Parteitage besucht hat und du weißt, wie diese Diskussionen da ablaufen, ja, da kommt ein Änderungsantrag, den hat sich wahrscheinlich sowieso kein Schwanz durchgelesen, weil die Delegierten, die da hingehen, sich dieses 60 Seiten Pamphlet wahrscheinlich eh nicht durchgucken, richtig, ja, dann darf irgendjemand dafür sprechen, dann darf irgendjemand dagegen sprechen und am Ende hebst halt die Hand für das, was du auf dem halben Ohr mitgekriegt hast, was jetzt irgendwie gerade mal was sich besser anhört als das andere. Also, trotzdem ist es halt nicht gut. Ja, natürlich ist es nicht gut, aber das ist halt, ich glaube, man kann dadurch jetzt nicht zwangsweise darauf schließen, dass das wirklich to the bones in so einer Partei dann auch alles verteidigt wird. Nee, das will ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht so hinstellen. Und ja, um das Ganze nochmal abzuschließen, also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich halt den Leuten empfehle, wenn sie halt diese Sachen so ein bisschen mitverfolgt haben, sondern sich nicht hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin einer von den Coolen, so, ich habe Ahnung und die anderen sind alle doof, sondern dann muss man halt rein in die Parteien, weil es reicht halt nicht, wenn man da alleine irgendwie rumsitzt und der Einzige irgendwie ist. Kleiner Tipp von mir, nehmt am besten ein paar Leute mit, geht bei euch in den Ortsverband, am besten gleich mit 5, 6 Leuten. Nee, das fällt zu stark auf. Ja, wieso? Kannst du ganz offen machen, kannst du sagen, hier, wir sind 5 coole Dudes, wir wollen hier jetzt mal, wir wollen uns jetzt hier engagieren. Ja, und dann machst du das halt. Ja, das muss noch nicht mal so sein. Also jeder Einzelne. Oder gehst halt einfach hin und überzeugst die Leute. Ne? So funktioniert halt demokratische Willensbildung auch. Ja, apropos demokratische Willensbildung. Bei mir in Hannover gibt es ein bisschen Ärger. weil ja unsere Lokalpresse unter SPD-Beteiligung stattfindet. Nämlich mit dieser Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft. Das hatten wir hier irgendwann auch schon mal thematisiert, dass die ja so einige Medienbeteiligungen hat und das ist halt eine Firma, die der SPD gehört. Und die haben halt auch Anteile an dem Mazda-Konzern, der hier bei mir in Hannover die beiden Lokalzeitungen rausbringt, die Neue Presse und die Hannoversche Allgemeine. Und in der Hannoverschen Allgemeinen gab es dann wohl offenbar gestern, also ich habe da kein Abo von, ich lese sie nur hin und wieder mal, weil die bei mir auf der Arbeit rumliegt. Und ja, da gab es wohl eine Beilage von der AfD und ja, das hat halt natürlich der SPD nicht so ganz gefallen. Und da gab es dann hier so ein bisschen hin und her, ob man da jetzt irgendwie eine Gegenanzeige schaltet, war erst irgendwie die Idee. Und das haben sie dann aber wieder verworfen. Stattdessen hat sich dann also das wäre hier der Text gewesen von der Gegenanzeige. Halten Sie es für normal, wenn Ihre Tageszeitung Wahlwerbung der AfD beiliegt? Dann würde ich sagen, ja, halte ich für normal. Aber die Deutsche Verlagsgesellschaft scheinbar nicht. Aber Meinungsfreiheit zu leben heißt für Tageszeitungen auch manchmal Inhalte zu transportieren, die Grenzen des Ertragbaren überschreiten, wobei ich jetzt nicht glaube, dass irgendwas in dieser AfD-Anzeige jetzt die Grenzen des Erträglichen überschritten ich hätte. Ich kann sagen, dieses Pamphlet, das konnte man sich ja im Internet angucken, das war halt relativ harmlos, also du hast halt vorne drauf, war halt ein Zitat von Einstein, wo er sagt, wieso immer das Gleiche machen. Ja, wenn man immer dasselbe wählt, darf man nicht erwarten, dass sich die Politik ändert. Und dann war halt hinten so eine Auflistung mit Sachen mit Regionalbezug, was die AfD wohl machen will und was sie so Tolles tut. Und dann halt ein paar Sachen, die halt die anderen Parteien verkackt haben. Ne? Also das war halt relativ, ja, weiß ich nicht. Also für AfD-Verhältnisse war das, naja. Das war ja auch der Grund, wenn ich das hier richtig gelesen habe, warum die zugelassen haben, weil die gesagt haben, da steht nichts drin, was verfassungsfeindlich, volksverhetzend, rassistisch ist und deswegen gibt es für uns gar keine Handhabe, das eigentlich abzulehnen. Nee, das war gar nicht bezogen auf die Aussagen jetzt in der Werbung, das war jetzt generell auf die AfD bezogen. Okay. Ja, und... Und dann haben sie jetzt hier noch, also die Redaktion hat dann noch dieses Statement hier abgedruckt. Die Meinungsfreiheit ist die Grundlage unserer Demokratie. Wer sich auf die Meinungsfreiheit beruft, kann sie Andersdenkende nicht verwehren. Ja, das sollten sich vielleicht so ein paar Leute wie Herr Maas oder so auch mal durchlesen. Oder irgendwelche Aktivisten. Das geht auch dann, wenn deren Äußerungen nur schwer zu ertragen sind. Deshalb wäre es falsch, Werbung von Parteien abzulehnen, sofern sie nicht wie etwa die NPD eindeutig verfassungsfeindlich positionieren. Es gibt durchaus Gründe, die AfD als eindeutig verfassungsfeindlich positioniert zu sehen. Was rauchen die da? Wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist, wie viel war das? 23%? Zugelassen, dann wird sie ja, verboten. 23% SPD rauchen die da. Ist doch ganz einfach. Regeln gelten entweder für alle oder sie gelten halt gar nicht. Und wenn halt Parteien da Werbung machen dürfen, dann dürfen sie es halt eben. Und wenn mir das nicht schmeckt, dann kann ich das sagen. Dann kann ich da auch einen Leserbrief hinschreiben, wo ich sage, das, was da drin steht, fand ich kacke. Weil ich will nicht, dass wir anfangen, irgendwelche Präzedenzfälle zu schaffen. Ja. Weil wo fängt das an? Die können noch viel mehr machen als das. Also die AfD kann halt auch das machen, was die SPD macht. Die können ihre eigenen Zeitungen gründen. Da gibt es in Deutschland ja keine Beschränkung für. Ja, aber kannst du mal ahnen, was dann los wäre? Das Ding ist, ich glaube, ich habe schon oft genug relativ deutlich gemacht, dass mir die AfD alles andere als sympathisch ist, aber es ist halt einfach, auch wenn ich das halt größtenteils absolut Banane finde, was sie sagen, haben die dieselben Rechte wie jede andere Partei auch. Und ich will auch, dass das so ist. Und ich will auch, dass sie die wahrnehmen können, ohne dass sie daran behindert werden. Weil ich einfach keine Lust habe, wenn das einmal einreißt, das ist so ein Ding, wenn das einmal eingerissen ist, dass man sagt, nö, also die Partei, die passt uns jetzt nicht und deswegen dürfen wir mit denen wilde Sau spielen. Dann weißt du nämlich nie, wen es als nächstes trifft. Wenn es sich einmal eingebürgert hat, dass die Leute die Schnauze halten, ja, wenn so eine Hexenjagd veranstaltet wird, da geht es mir jetzt gar nicht um irgendwelche einzelnen Talkshow-Auftritte, das ist da immer nicht alles so optimal, ist klar. Aber weißt du, wenn da Kneipen kaputt gemacht werden, so lange, bis sie ihre Existenz aufgeben müssen, wie in Duisburg und in Schleswig-Holstein oder so, wenn da Autos angezündet werden, noch und nöcher, wenn du anfängst, Einfluss auf Verlage zu nehmen, dass sie die Wahlwerbung nicht mehr rausgeben und so weiter und so fort, das will ich nicht. Das ist halt faschistoid, ne? Ja, weil ja. Du weißt halt nicht, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal. Also was da auf jeden Fall auch drin stand in dem Ding war, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung, Axel Springer Verlag, halt auch keine Werbung von der Linkspartei, glaube ich, war das, und noch irgendwie zwei anderen abdruckt, aus Prinzip halt. Also das gibt's schon, weil im Prinzip es sind halt Wirtschaftsunternehmen und die sind jetzt im Gegensatz zu diesen den Fernsehanstalten, die ja über diese Staatsverträge oder so dafür verpflichtet sind, die Wahlwerbespots zu zeigen von den Parteien, sind die Verlage da nicht so verpflichtet. Aber ich finde es schon ein bisschen ironisch, dass sich der Grüne hier darüber echauffiert. Ich meine, der sieht halt nicht aus, als hätte er die Anfänge der Grünen Partei mitbekommen vom Alter her, aber zu der Zeit war das ja mit den Grünen ähnlich. Ja, da also, kann ich dir kurz was zu sagen zu dem Herrn. Also der Sven Kindler war in der Legislaturperiode von 2009 bis 2013 der jüngste Bundestagsabgeordnete im Bundestag. Und mir ist der Herr auch persönlich begegnet, weil der nämlich 2013 quasi mein Gegner war für die Grünen. Und auf jeden Fall fand ich hier ganz drollig, dass er meint, man muss dieser extrem rechten Partei keine bezahlte Bühne geben. Und solange sie nicht verboten sind, haben sie natürlich auch auf jeden Fall die Möglichkeit, sich irgendwo was zu mieten und da irgendwie was zu machen, ne? Oder also ich hab mal einen Beitrag von diesem Sven Kindler gesehen, ein Video, wo der gesprochen hat. Das ist halt so der Prototyp moralinsaure Grüne mit erhobenem Zeigefinger. Ja, der Typ war irgendwie Chef von dieser parlamentarischen Israel-Freunde-Gruppe oder wie die da irgendwie heißt und so. Und der hat doch einfach so einen ganz unangenehmen Tonfall und das ist auch so richtig einer so, nein, bla bla bla. Also so richtig ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ja, genau, so habe ich den auch erlebt. Aber ich wollte halt nochmal ausdrücken, also die Grünen haben ja am Anfang den gleichen Gegenwind von den etablierten Parteien und der etablierten Presse gekriegt. Die sollten es eigentlich besser wissen, dass man sowas einfach, dass das kein guter Stil ist. So. Ja, und was ich auch noch zeigen wollte, also was hier drunter steht, von wegen Pressefreiheit, Anzeigenkram hat mit Pressefreiheit eigentlich nichts zu tun. Es gibt ja sogar eine Trennung. Ja, es hat schon ja damit zu tun, es sichert dem Verlag das Weiterbestehen, wenn du Werbung schaltest. Und ja, aber nicht mit der rechtlichen, nicht mit dem, was rechtlich unter Pressefreiheit zu verstehen ist. Nee. Ich glaube, worauf er sich aber bezieht, ist, dass ich auch als Verlag die Möglichkeit haben muss, etwas zu drucken, weil ich das jetzt halt gerade so für richtig halte, ohne dass man mich durch einen Shitstorm in die Knie zwingt und mich halt einfach so lange beutelt und piesackt öffentlich, bis ich einknicke. Ne, es gibt ja immer diese herrlichen indirekten Formen von Zensur, wo mir jetzt niemand verbietet, natürlich irgendwas zu sagen oder so, aber du kannst das zwar machen, aber da musst du auch mit den Konsequenzen rechnen. Ja, gut, aber ich meine, das kann sein, dass du irgendwann mal morgens aufwachst und neben dir im Bett einen Pferdekopf hast. Ja, gut, also jetzt in der kleineren Variante haben wir das ja bei GEMA quasi auch gemacht, ne? Aber halt eben deswegen, weil die Presseerzeugnisse halt eben nicht in unserem Interesse gehandelt haben. Na, weil sie auch gegen Ethikregeln verstoßen haben, einfach. Sie haben ja Fehler gemacht. Die haben ja jetzt nicht etwas moralisch Fragwürdiges getan im Sinne von, sie haben einen fragwürdigen Artikel geschrieben, das haben sie auch gemacht, aber sie haben darüber hinaus ja noch gegen Pressegrundsätze verstoßen. Ja, es ging vor allen Dingen, es ging halt direkt gegen die eigene Kundschaft eigentlich halt. Kannst du gucken, ja, als neulich Dorian und Imp bei Massenschmack TV waren, wie sie die Folge sülzt haben, wie das denn sein kann. Da denke ich mir auch so, ja, wenn die das halt machen möchten, na, dann tun die das halt. Freut euch doch, dass da mal kontroverse Gespräche zustande kommen. Unterhalten mit Leuten, die derselben Meinung sind, da brauche ich keine Medien für. Ja, und die Taz hat sich eingeschossen, oder generell mehrere haben sich jetzt schon eingeschossen auf die Partei. Ich will jetzt auch gar nicht groß durchgehen, was die Taz da jetzt heute geschrieben hat. Ich habe den Artikel gelesen und muss dem tatsächlich, bis auf ein paar Formulierungen, muss ich dem Artikel leider durch die Bank recht geben. Ja, aber wenn ich Neonazis lese, da ist bei mir die Klappe schon zu. Eigentlich. Ja, ist richtig. Da will ich den Artikel gar nicht mehr lesen. Ja, nein, also ist richtig, aber der Artikel an sich... Ja, das kommt drauf an. Also ich störe mich da halt an diesen ganzen Quark da schon wieder mit von wegen Eliten und blablub und Krams. Und ich wollte an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich es halt eben für falsch halte, die Partei zu wählen, einfach aus dem Grund, weil diese ganzen, das ist halt keine Politik, was da gemacht wird. Und was wir brauchen, ist halt nicht noch irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen super edgy, tollen Aktionen irgendwie auf angebliche Missstände aufmerksam machen, wo man ja auch mal sagen muss, dass so Leute wie dieser Schaschlik Shapira oder wie der da heißt, die sind ja da auch alle irgendwie bei der Partei da am Witze machen. Und das ist halt keine Politik, die können ihre komischen Witze da ja gerne machen, aber wählen würde ich es halt nicht. Der einzige Grund, deswegen finde ich das auch lustig, das mit diesem Neonazi-Ding, der einzige Grund, warum ich jemandem sagen würde, dann wähle halt die Partei, ist, wenn jetzt jemand irgendwie vor mir steht und sagt, ich weiß nicht, was ich wählen will, aber ich will irgendwie den Schnitt drücken von der NPD oder irgend so ein Kram, dann würde ich sagen, dann wähle halt die Partei. Aber das wäre der einzige Grund. Am Anfang waren die ja auch noch lustig, aber inzwischen sind die auch so moralinsauer geworden. Nee, die waren schon immer so. Die waren schon immer so. Also ich habe die 2013 schon erlebt und da waren die schon genauso verrückt. Und da waren die auch mit. Aber ich find, die sprechen in dem Artikel halt einen guten Punkt an. Das ist halt einfach albern, sich immer hinzustellen und zu sagen so, hahaha, sind wir witzig und wir können alle Probleme dieser Welt, wir erkennen das und wir halten der Gesellschaft den ironischen Spiegel vor. Wir haben Zeit, die haben Zeit, eine Riesenpartei aufzuziehen mit allem drum und dran. So, warum haben die dann keine Zeit, bessere Gegenvorschläge zu machen oder halt irgendwas zu tun, damit es besser wird. Das ist einfach so verlogen, dieses hinstellen und sagen, nee, also ich bin ja nur hier Komiker, ich mache nur Witze darüber. Das ist die perfekte Überleitung hier zu diesem hier. Das ist hier sollen es bitte die anderen. Die Generation Manifest, die Feelgood-Demokraten, fand ich mal wieder ein guter Artikel in der Zeit. Das soll es auch hin und wieder mal geben. Und hier geht es halt um dieses Ganze von wegen, ja, hier, wir schreiben ein Manifest und da schreiben wir dann irgendwie rein, so, wir sind für Frieden, wir sind für Bildung, wir sind für Generationengerechtigkeit und so ein Kram. Und dann hier halt eben auch diese Parteien hier, Demokratiebewegung, die urbane Bündnisgrundeinkommen, die halt auch so von wegen so, ja, wir sind dafür, dass alles gut läuft und die Leute irgendwie, alles schön wird und so, halt. Die Wir fordern X-Fraktion hat viele Namen und meist mindestens ein junges Gesicht, das sie in Talkshows mit besagtem resoluten Blick verteidigt. Anne Witzorek. Nee, Anne Witzorek doch nicht. Die war schon mal viel zu negativ. Da kannst du irgendwie husten und sagen, hier, diese Bunthaarige von Piraten oder so. Wenn über sie berichtet wird, dann heißt es, dass sie zum Nachdenken anregen und eine Debatte anstoßen wollen. Ja, das ist auch immer die perfekte Ausrede, um jeden Scheiß zu rechtfertigen. Alles, was mir an Äpfeln aus dem Mund fällt, kann ich am Ende damit rechtfertigen, dass ich sage, ich wollte eine Debatte anregen. Das ist wie als damals irgend so ein Pansenblatt geschrieben hat, der Handball wäre die AfD unter den Sportarten. Und das wäre ja so fürchterlich und die ganze deutsche Mannschaft wäre ja nur voll von Weißbroten und so weiter und so fort. Gott. Bis dann der Deutsche Handballbund zurückgetwittert hat und meinte so, hey, wir haben uns gerade mal eure Redaktion angeguckt, das sind auch alles nur Weißbrote. Und da kam prompt die Reaktion, ja, wir wollten hier aber auch nur eine Debatte anstoßen. Das ist so ein Scheißhausargument. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, das sind halt die guten Aktiven so. Die stoßen genau, halt die wichtigen Debatten an. Und kurzer Nachtrag noch zur Partei. Ne, damit wir uns da mal im Klaren sind. Die machen mit Blödeleien und dumme Witze, setzen die sich bei Kommunalwahlen in die Stadträte und so weiter und so fort und kassieren dafür Sitzungsgelder. Und die Partei kriegt, wenn die über 0,05% kommt, kriegt die eine Wahlkampfkostenrückerstattung. Das heißt, da werden Steuergelder dafür rausgehauen, dass irgendwelche Upper-Class-Snowflakes spaßige Witze machen dürfen. Das ist ein Skandal. Naja, kommt drauf an, wie man das sehen will. Also, wenn ich jetzt jemand wäre, der irgendwie meint, von wegen die NPD oder so ist böse und die sollen keine Finanzierung geben, gut, die kriegen sie jetzt eh nicht mehr, aber vorher halt, oder irgendwelche anderen von diesen kleinen Parteien, ja, dann soll es mal wegen so einer Witzpartei kriegen, statt denen. Es geht ja nicht um Winzpartei, es geht ja nicht darum, wie groß sie sind. Aber weißt du, selbst die Violetten, die haben ja wenigstens noch irgendeinen Anspruch. Ja, aber wenn es bei der Partei nur noch darum geht, dass man sich selbst gegenseitig auf die Schulter klopft und halt so einen satirischen Kreiswegsverein macht, wo man sich immer sagen kann, ach Mensch, wir sind die Guten, wir haben es verstanden. Ja, genau, du musst auch keine Verantwortung übernehmen, weil it's Aber just ein a prank, Bro. Kreiswegsverein sind doch alle Parteien. Nee, Ich weiß aber, was ich no, meine. überhaupt nicht. Meine Güte, also, nee, also. Spätestens im Bundestag sind es Kreiswegsvereine. Ja, die Leute, die dann da oben hochkommen, aber du musst ja auch zusammenarbeiten dann irgendwann. Und das klappt ja auch nicht immer. Also. Ja, kann, du kannst ja die Aussagen von Serdar so Mundschuh anhören. Ja, Ja, wahrscheinlich, die ja. Satire, die wir machen, das ist ja nicht so absurd wie das, was die echten Parteien machen. Ja, dann mach's doch besser, du Ficker. Ja, Ja, aber sich da immer nur kriege hinzustellen ich, genau, da und kriege ich auch mal zu viel, ja. Also, das ist schon richtig. Auf jeden Fall. Deswegen Ey, der halt, ist ne, so weil Mundschuh, ich. der war mal so gut, das war mal Nee, das so will ein ich. guter Typ. Das alte Video, das rassistische Manifest, wo er da vor seiner Handykamera im Bademantel sitzt, das ist so eine brillante Rede, dass aus dem so ein Spasti geworden ist. Das trifft ihn. Ja, ich glaube, Vielleicht das war hast ja schon auch nur immer. du dich verändert. Weißt du, Genau, ich vielleicht denke ist das er auch immer gleich wieder geblieben. bei so vielen Weißt du? Leuten, ne? Checkt mal eure Privilegien, ja? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das halt eben, dieses Ganze von wegen so tralala. Na, Frieden in Syrien, dafür okay und weiter soll Deutschland Bashar al-Assad wegbomben. Oder ist es besser, dass Deutschland die Kurden mit Waffen beliefert? Ach nee, Deutschland soll am besten keine Waffen exportieren und die Bundeswehr eigentlich komplett abgeschafft werden. Aber was wird da aus Assad? Naja, Hauptsache für Frieden unterschreiben, ja. Ich So würde ist mal es. sagen, so wie es momentan aussieht, gewinnt er den Krieg. Ja. Aber macht ruhig weiter. Ja, aber das ist der Artikel, der trifft es ja eigentlich ganz gut auf den Punkt. Du hast halt so eine mittlerweile so eine Generation von selbstgefälligen kleinen Mistviechern, die halt alle glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, die aber einfach nicht verstehen, dass die Welt halt leider nicht so einfach ist und die Politik erst recht nicht. Ja, Ich aber hoffe ich halt mal, dass es da aber das auch noch ein Gegengewicht gibt in der Generation. Ja. Keine Ahnung, aber du hast so, die Idioten hast du doch hier im Chat auch, die dann schreiben, oh, Wahlprogramme, da geht es ja gar nicht um Inhalte, da geht es ja nur darum, um Stimmen abzugreifen. Ja, du Vollidiot, dann guck dir doch mal an, wie eine Partei oder ein parlamentarisches System funktioniert. Du kannst leider dein Wahlprogramm nicht zu 100% durchdrücken, dann ist es nämlich keine Demokratie mehr. Dann informiert euch doch bitte mal. Und diese scheiß flachen Parolen, ey. Ja, Sorry, obwohl ich jetzt. ehrlich gesagt sagen muss, dass dieses Wahlprogramme lesen Ding ich auch in der Piratenpartei schmerzlich lernen musste, dass das eigentlich nur Politikwissenschaftler und Leute, die in anderen Parteien sind, machen, dein Wahlprogramm lesen und da vielleicht noch ein paar Schüler, die dazu gezwungen werden. Ja, aber dann hast du Pech gehabt, dann darfst du dich doch nicht beschweren. Wo, jetzt die Leute, die dann da wählen, oder wie? Ja, also Ja, es kann naja. doch wohl nicht wahr sein. Also dass man nicht von alleine drauf kommt, das ist doch, wenn ich ein Wahlprogramm schreibe, dann ist mir doch auch als derjenige, der es schreibt, ist mir doch durchaus bewusst, dass ich das niemals zu 100% durchdrücken werde. Sondern es geht darum, dass Frag ich. du mal die kommunistische Partei in China. Ja, zum Beispiel, es geht doch einfach nur darum, dass du zu jedem Themenfeld irgendwie eine Idee hast, weil was passiert, wenn du in eine Regierungsverantwortung kommst und du zufälligerweise mit dem Ressort dann irgendwie betraut wirst, dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ja, tut mir leid, da haben wir jetzt aber gerade keine Lösung für. Ja, gut. Was heißt Zufall? Ich meine, im Zweifelsfall fragen sie dann irgendwelche Lobbyisten, was gut wäre. Naja. Okay, die ARD legt Kosten und Gehälter im Internet offen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber sie haben diverse Leute anonymisiert, auf jeden Fall wegen irgendwelchen Verträgen. Und irgendwer hatte geschrieben, dass Tom Buro irgendwie mehr Geld kriegt als Donald Trump oder so. Wo ich nicht weiß, warum sie sich drüber aufregen, weil ich meine, ist doch cool. Donald Trump ist ein Milliardär, dass die mit weniger abspeisen als so ein DDR-Intendant. Ah, nimmt nicht Donald Trump nur einen Dollar? Dachte ich. Könnte auch sein, ja. Hat er zumindest mal angekündigt, weiß ich nicht. Ja, das haben sie ihm verboten. Ah. Ja. Ach so, ich glaube, er wollte weiter woanders Geld verdienen. Und ja, ja, so ungefähr. Genau, ja, das geht natürlich nicht. Na gut. Und haben sie einen Gender Pay Gap gefunden? Weiß ich gar nicht. Also bei BBC hatten sie ja damals einen gefunden. Na gut, das steht hier wahrscheinlich nicht. Bei Heise, aber bei anderen bestimmt. Warum muss denn so ein Intendant eigentlich 319.000 Euro? Was? Entschuldigung, aber seid ihr noch ganz klar? Chefredakteur, 216.000 Euro. Warum? Geht 216 und 25,8. Warum? Warum? Das ist doch völlig absurd. Also ich meine, nur weil dein Gehalt nicht so hoch ist. Nein. Nein, ja, aber ein hohes Gehalt wären für mich irgendwie halt auch schon 150.000. Hm? Also das ist auch schon viel Geld für ein Jahr Arbeit. Und ich verstehe nicht, warum da jemand... Jetzt weiß ich ja, warum die so viel von Haltung sprechen. Die haben wahrscheinlich gedacht, es geht um Gehalt. Ach, ich weiß nicht. Ich finde das zu viel. Das sind doch auch noch Jobs, die relativ angenehm sind, sozusagen. Dann wähl doch einfach die FDP und lass dir von denen 2 Euro geben. Ja, also das ist hier so ein Typ, der den Leuten 2 Euro geben wollte, wenn er gewählt wird. Wenn sie so einen Flyer von ihm vorlegen können nachher. Da frage ich mich doch, warum ist der noch in der Partei? Weil, also nicht, dass ich das so verwerflich finde, aber die Dummheit, Stimmen auch zu versuchen, sollte eigentlich schon ein Grund sein, ihn rauszuwerfen. Ja, keine Ahnung. Er hat sich auch selbst angezeigt und so und hat gemeint, ich wusste nicht, dass man es nicht machen darf. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber... Was hat der Typ in der Politik zu suchen, wenn er das nicht weiß? Oder wenn er glaubt, das wäre okay? Entschuldigung. Ja, gut. Aber es sind auch 2 Euro halt eben. Also, keine Ahnung, ob sich jetzt jemand für 2 Euro dazu überreden lässt, die FDP zu wählen. Aber es ist eine Quatschaktion. Also im letzten Stream hatten wir einen Artikel von einer Studie, wo festgestellt worden ist, dass die Leute eher geneigt sind, ihre politischen Positionen zu verändern, wenn Geld fließt. Also, ja, wenn Geld fließt. Tu jetzt mal die 2 Euro hier nicht hier kleinreden, Chris. Ja. Er ist parteipolitisch dazu verpflichtet, du kannst ihm jetzt nicht vorwerfen. Naja, keine Ahnung. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, so, das ist echt auch das Denken von manchen Leuten da irgendwie, keine Ahnung. Aber, ja. Ja, passt ja zur FDP auch so ein bisschen, dass man kann alles irgendwie mit Geld lösen. Vor allen Dingen haben sie gar keinen Screenshot von dem Flyer drin, weil ich habe den Flyer auch gesehen und der war auch einfach Quatsch. Also, er hat noch irgendwie gemeint, du kriegst noch 1 Euro mehr, wenn du ein Foto machst von dem Flyer und bei Instagram verteilst und so ein Zeug. Ich kann mir schon vorstellen, so das Juli-Meeting irgendwie, wo sie sich gedacht haben, ey, wir machen mal einen bombentollen neuen Wahlkampf irgendwie, was könnte man mal machen? So, ja, hier so Gamification irgendwie. Wir belohnen jetzt die Leute, dass sie sich anstrengen für uns. Ja, obwohl, das ist ja eigentlich auch eine interessante Idee, so, weil die Parteien, die hängen ja auch nicht alle ihre Plakate selber auf, ne? Also im Prinzip, ja, ob du jetzt jemanden dafür bezahlst, dass du dann ein Plakat aufhältst oder jemanden dafür bezahlst, dass er dann einen scheiß Flyer retweetet. Aber gut, er hat natürlich auch gesagt, halt, dass die Leute bei Vorlage von dem Ding irgendwie dann 2 Euro kriegen, wenn er gewählt wird. Und das ist halt die Nummer, die nicht geht. Aber ja. Also prinzipiell ist es generell eine ganz lustige Überlegung mal, was da überhaupt... Wobei, wenn ich halt auch nicht bekannt bin als kleiner Politiker, denke ich mir auch, wie bekomme ich kostenlos Presse? Ja, ich mach mal Unfug. Go. Weißt du? Ja, Trump klappt bei mir auch. Vorbilder mit Möllemanns Einkaufswagen-Chip und solche Sachen. Ja, ich muss jetzt an den Schlingensief gerade denken. Der hatte doch irgendwie so eine Partei auch zum Kauf angeboten oder so, meinte er. 2000. Was war denn mit Möllemanns Einkaufswagen-Chip? Weil Einkaufswagen-Chips verteilen die Parteien eigentlich auch alle. Na, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der hat irgendwie, wenn ich im Verwandten damals irgendwie die Fertigung von den Dingern zugeschustert oder irgendwie. Ich müsste es auch nachgucken. Okay. Auf jeden Fall war das so ein. War so ein Skandal halt. Aber das ist doch schon lange her. Lass mal Reparationen an Polen bezahlen. Eine Trillion Dollar, Mr. Powers. Aber wobei der Schaden, den wir damals angerichtet haben, der war schon groß. Also jetzt mal unabhängig davon, ob die Forderung Sinn macht oder nicht, aber wir haben Polen schon ziemlich aus den Fugen gerissen. Also normalerweise hast du ja, wenn du einen Staat marxistisch umkrempelst, kommunistisch umkrempelst, musst du ja einen Haufen Intelligenzia und so loswerden. Und die Sowjetunion hat ja Polen danach übernommen, aber die Deutschen hatten halt dann schon sozusagen alles, was vorher in der Gesellschaft irgendwie Rang und Stellung hatte, alles, was irgendwie Elite in der Gesellschaft